Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Ja, hallo Hackbeat. Hallo Maha. Heute ist Donnerstag, der 11.06.2015. Wir befinden uns wie üblich im Phonodrom. Dem es gar nicht so heiß ist. Ich finde wirklich die Temperatur hier sehr angenehm. Das stimmt, ja. Und es geht heute, wie wir schon letzte Folge angekündigt haben, um Nüsse. Mhm. Und es wäre ja schon fast in die Hose gegangen. Ja, die Post hat uns einen Streich gespielt. Also Hackbeat war ja dran mit dem Thema. Beschaffen der Genussmittel. Ja, und sein Dealer hat wohl die Bestellung ausgeliefert, aber die Post hat dann angefangen zu streiken. Genau, und dementsprechend befindet sich das noch in der Zustellung. Ja. Und mussten dann kurzfristig umdisponieren. Aber ja, da wir hier ja in Berlin ein großes Kaufhaus mit großer Genussmittelabteilung. Achter Stock, ja? Sechster Stock. Sechster Stock. Und wir werden auch von denen nicht gesponsert, deshalb möchte ich ja fast den Namen nicht nennen. Mhm. Dann wird es da auch zu voll. Und da gibt es irgendwie immer alles. In allen Qualitätsstufen. In allen Qualitätsstufen und auch zum Teil zu Preisen, die nicht jeder bereit ist zu zahlen. Ja, und dann habe ich mich da heute gemütlich hinbegeben, nachdem ich mein Tagwerk verrichtet habe und habe mich dort erstmal was gegessen. Ja, habe ich gesehen, sehr neidisch. Genau, und zwar einen Burger mit dem Burger des Monats. Die machen jeden Monat einen anderen Burger. Büffelfleisch diesmal. Mhm. Mit und dann auf dem Burger selber waren noch Süßkartoffeln, Salat und Trüffel, also ganz edel und schmeckte wirklich ausgezeichnet, also wirklich gut. Also kann ich wirklich sagen, also hat mir sehr gut geschmeckt. Am besten hat mir eigentlich der Senf geschmeckt. Okay, was für ein Senf war das? Ja, das wollte ich dann noch fragen, aber dann kam so eine große Gruppe Touris und dann hatte da der Chefkoch keine Zeit mehr und war halt richtig in Rotation versetzt und dann wollte ich ihn nicht mehr stören. Da stand nicht auf der Tafel, was das für ein Senf war, aber der Senf war ausgesprochen lecker. War ein ziemlich scharfer Senf. Okay, also so scharf im Bereich Löwensenf, so jetzt was südlich-bayerisches oder? Nee. Schärfer. Also ein richtig heller Senf und sehr scharf. Mhm. Also ich vermute irgendwas Britisches oder so. Okay. Nee. Also ich glaube nicht, dass das ein deutscher Senf war. Okay. Also das wollte ich noch fragen, aber gut, das habe ich jetzt nicht herausgefunden. Aber ich fand es schon interessant, weil der Trüffelgeschmack, nun das war jetzt kein purer Trüffel, sondern das war so Trüffelöl. Ich habe es ja gesehen, wie sie das drüber geschüttet haben. Man kann das auch sehr schön sehen, weil die haben so eine Art Glasvitrine, wie so ein Käfig im Affenhaus, möchte man fast sagen. Und in dieser Vitrine bereiten die Mitarbeiter das vor, sodass du von allen Seiten rumgehen kannst und den Burger sehen kannst, wie er vorbereitet wird. Also das fand ich sehr, sehr schön. Also das war so eine Art von Fun-Cooking, die ich so extrem noch nicht gesehen habe. Und das fand ich auch wirklich sehr angenehm. Ja, ist ja ein Qualitätsmerkmal auch. Ja. Also wenn eine offene Küche ist und nichts zu verbergen hast. Dann. Genau. Und also wirklich sehr, sehr lecker. Also es gab da noch ein paar andere Burger, die ich auch gern probiert hätte. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Die machen nämlich um 21 Uhr dicht. Okay. Aber es lohnt sich. Also dieser Nu-Burger da bei diesem besagten Kaufhaus, das ist schon klasse. Naja, und dann bin ich zur Obstabteilung gepilgert, weil ich weiß, da gibt es auch eine große Nussabteilung. Mhm. Und dann, normalerweise mache ich da immer größere Einkäufe kurz vor meinem Geburtstag. Und da war die Nusstheke auf der anderen Seite und da war alles abgebaut. Da dachte ich, oh Gott, haben sie jetzt keine Nüsse, was die falsche Jahreszeit ist. Mhm. Dann war es aber so, dass sie die Extratheke mit den exotischen Früchten umgestaltet hatten, jetzt in eine Nuss und so Trockenfrüchte, da gab es halt noch so kandierte Früchte und sowas alles, Theke. Also es war tatsächlich eine ganz dedizierte, ziemlich große Nusstheke. Also groß, ja, vielleicht so 3 Meter, 4 Meter breit. Also nur die Nusstheke, das war so Doppeltheke, auf der anderen Seite dann noch diese anderen Sachen, wo aber auch noch ein paar Nüsse lagen. Und hinten hatten sie auch noch mehr, also Nüsse, also es war also die großen dann, Kokosnüsse und so, die lagen nicht direkt an der Theke. Also das war schon ziemlich viel. Ja, und da war niemand, muss ich nicht bedienen. Es war noch eine andere Frau da, die wartete auch schon und dann haben sie wohl irgendwie den Chef gerufen von, also die Leute von der Obst- und Gemüsetheke gegenüber haben halt den Chef gerufen, weil sie wohl gesehen haben, dass da jetzt unzufriedene Kunden sind. Ja. Und dann kam so ein Typ im Anzug und sah uns und meinte dann gleich, ich schicke eine Vertretung. Mhm. Ah, da ist gerade Mittagspause. Ja, ich schicke eine Vertretung. Ja, und dann hat er wohl irgendwie jemanden im ersten Lehrjahr oder so geschickt. Jedenfalls sah der aus, als wäre er gerade so im zarten Alter der Grundschule erwachsen. Okay. Der hat dann bedient, aber hat das sehr gut gemacht, auch sehr kompetent gemacht, muss ich wirklich sagen. Also Hut ab. Ich konnte leider das Namensschild nicht lesen, weil das für Schwachsichtige zu klein gedruckt war. Aber falls der uns hört, sehr gut, sehr gute Arbeit. Also wirklich sagen, sehr kompetent bedient. Und dann kam die normale Verkäuferin aus der Mittagspause zurück und hat dann auch noch kommentiert, dass ich ja so eine tolle Auswahl getroffen hätte und alle ihre Lieblingssorten seien dabei. Also wir dürfen gespannt sein. Bin ich mal gespannt, das ist ja ein gutes Zeichen schon mal. Und es war gar nicht so teuer. Also ich kann jedem empfehlen, mal so, also in Probiergröße, ich habe meistens nur so 3 oder 4 Nüsse genommen von jedem, aber das reicht ja für uns. Aber wir haben halt so viel davon, dass es auch wirklich abendfüllend ist. Das könnte man auch mal so machen für eine Party. Also einfach da mal Nüsse zusammenstellen. Denn das ist ziemlich billig. Manchmal war es sogar so, dass die so leicht waren, dass es gar nicht abwiegen konnte. Okay, das heißt, da musstest du noch ein paar dazu schmeißen. Ja, genau. Ich wollte zum Beispiel bei den Pinienkernen nicht so viele haben, weil die wirklich schweineteuer waren. Also Pinienkerne sind keine Nüsse, sind aber auch dabei jetzt. Wir haben das ein bisschen variiert. Ja, und dann hat er und dann ging es nicht zu wiegen, weil es zu wenig waren. Dann waren es irgendwie ab 12 Gramm konnte er dann wiegen. Okay. Ja, wir müssen natürlich auch unseren Warnhinweis diesmal wieder sagen. Warnhinweis. Also, Nüsse können Allergien auslösen. Genau. Manche Nüsse haben einen hohen Fettgehalt. Ja. Und manche Nüsse sind hier mit Salz oder mit anderen. Ja, da werden wir noch drauf kommen. Genau. Die auch nicht jedermann gesunden. Genau. Alles mit dem Salz ist ein Problem. Und wenn Nüsse geröstet werden, und manche sind hier auch geröstet, dann ist natürlich das Problem, je nachdem wie sie geröstet sind, dass sie dann noch fettiger sind, weil sie vielleicht in Fett geröstet sind. Aber ich habe halt hier auch drauf geachtet, das sind auch alles so Edelprodukte hier. Es gibt ja auch eine Nussherstellung in Berlin. Ich weiß nicht, ob das die war, wo du bestellt hast. Irgendwie das stand auch, hattest du in die Shownotes schon reingeschrieben. Ja. Da habe ich mir die Seite angeschaut und da stand extra drauf, dass sie in Heißluft rösten. Genau. Und deshalb ist das halt besonders günstig, wird der Geschmack erhalten und ist halt dann auch nicht so fett. Genau. Und ich habe jetzt extra darauf geachtet, auch dass, also wo ich konnte, sind das in komplizierten Heißluftverfahren geröstete Nüsse, sofern sie geröstet sind. Ich habe dann natürlich immer geröstet, ungeröstet, wenn auch genommen. Da habe ich auch extra drauf geachtet. Und ich habe auch so ein bisschen auf die Herkunftsländer geachtet. Leider muss man sagen, manche Nüsse sind halt wirklich so exotisch, die sind tatsächlich aus Australien eingeflogen. Ja. Also die Macadamia-Nüsse zum Beispiel. Ja. Das können wir dann immer noch dazu sagen, wenn ich dran denke, wo die her sind. Also die Haselnüsse zum Beispiel sind aus Italien, das sind praktisch die nächsten Nüsse. Es war überhaupt keine Nuss aus Deutschland, aber es liegt wahrscheinlich an der Saison. Ja, ist ein erster Herbst. Nein, stimmt nicht. diese da sind. Ah, diese, ja. Da können wir auch gleich dazu was sagen, da haben wir noch eine besondere Lust. Genau. Die ist sogar aus Deutschland. Aber sonst das nächste ist Italien. Mhm. Und ansonsten muss man sagen, also ist schon viel aus Übersee, aus Chile, aus Australien sogar. Und die eine Erdnussart hier, die ich habe, die ist natürlich aus den USA. Ja, wie es gehört. Ja, genau. Ja, also von daher sind wir auch international, Leute. Also die Sachen kommen aus der ganzen Welt. Und das finde ich auch eigentlich schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dann immer die Sache, ne, also die Ökobilanz ist dann nicht so gut, wenn man die Sachen aus Australien einfliegt. Genau, also ich glaube, den Carbon Footprint auch mit den Verpackungen war heute. Ja, das muss man dazu sagen, die Nüsse, aber das war die einzige Möglichkeit. Das sind halt alle so in so einem Plastik. Was aber gut ist, dann sieht man halt, was da drin ist. Ja. Wenn das jetzt Papiertüten gewesen wären, wäre das nicht so schön gewesen. Er hatte aber nichts anderes. Ja. Also es halt, er hatte nur diese. Ich habe auch komisch geguckt und das ist aber da die übliche Verpackung. Ja, okay. Also er hätte sicherlich vom Obst noch andere Sachen, aber da hätte ich so riesen Papiertüten gehabt und dann kann man es auch nicht sehen. Da muss man erstmal aufmachen, reinlangen und dann weiß man endlich, was man für eine Nuss hat. Ah, ist noch nicht alles. Wir haben ja noch. Auch genau, wir haben noch ein nusshaltiges Getränk, was wir heute dazu haben. Nusshaltiges Getränk, ja. Also aus Nüssen kann man alles machen. Ja, es ist, ich werde später mal drauf eingehen, was wir noch aus Nüssen alles so zaubern können. Bist du eigentlich. Also ich bin ja so ein Nussmensch, weil ich ja lieber, so wenn ich mal irgendwo sitze und was knabbern möchte, esse ich lieber Nuss als Chips. Viele Leute sind ja Fans von Kartoffelchips. Ich bin eigentlich auch nicht so der Chips-Fan. Also wenn sie dann da stehen, das ist ja immer das Problem. Ja. Die machen ja dann irgendwie wild auf das Zeug. Ja, und dann isst man halt dieses. Das ist bei Nüssen zum Teil nicht so. Also ich habe ja auch versucht, hier gesalzene, nicht gesalzene Varianten zu nehmen. Müssen wir dann mal gucken. Einfach, weil man ich hatte das auch kurz diskutiert da an der Theke, weil man nicht gesalzen natürlich den eigentlichen Geschmack hat. Und dann habe ich auch immer, das versteht sich sowieso beim KDW, die nicht gesalzen sind natürlich dann auch naturbelassen. Es gibt noch das Problem der Bleichung. Mhm. Ich habe extra nicht die gebleichten Mandeln genommen, sondern die naturbelassenen Mandeln. Bei den Macadamia-Nüssen weiß ich nicht, ob die nicht vorm Rösten gebleicht sind, weil mir die doch sehr hell aussehen. Wirken, ja. Also möglicherweise sind die nochmal gebleicht worden. Und bei den Erdnüssen aus USA, die werden wahrscheinlich sowieso durch Chlor. Genau. Die Chlornüsse. Alles. Ja, genau, also vielleicht sagst du mal am Anfang, was die Nuss überhaupt ist. Ja, die Nuss ist eine Nussfrucht sozusagen. Gell? Es ist eine Schließfrucht, das hatte ich auch erst heute so im Laufe der Recherche mir zu Gemüte geführt. Ja, Nuss ist, ich wollte eigentlich mit anfangen, vielleicht nochmal, hast du schon mal eins auf die Nuss bekommen? Weil ich wollte ja noch so diesen sprachwissenschaftlichen Aspekt mit einbringen. Die Sprachwissenschaft, ja, da kann ich auch noch einiges zu sagen zu dem Wort Nuss. Ja. Das ist nämlich ein altes indogermanisches Wort. Ja. Deshalb finden wir das auch in anderen Sprachen in ähnlicher Form. Also auf die Nuss bekommen habe ich sicher schon mal, genau. Aber da möchte ich nicht dran erinnert werden. Okay. Naja, ich bin ja so ein Nerd, weißt du, ich als bebrillter Nerd in der Schule, kannst du dir vorstellen, na, damals waren ja das mit den Brillen auch noch so ein bisschen komisch, ja. Da hatte man halt dann so ein komisches Kassengestell, gut, meine Eltern haben schon darauf geachtet, dass ich was Vernünftiges auf der Nase habe, hatte ich auch, aber ich hatte halt damals, weil man noch nicht so die dünnen Brillenleser herstellen konnte und Kontaktlinsen gab es für meine Hornhautverkrümmung sowieso nicht passend. Ich hatte halt immer so eine furchtbar dicke Brille und dann waren die damals in den 70er Jahren halt auch noch so riesengroß, die Brillen. Also da ist man natürlich dann der Nerd und dann ist natürlich so, dass in der Hackordnung, dass man dann auch mal einen auf die Nuss bekommt. Ne? Ja, hat mir vielleicht geschadet, ich weiß es nicht, aber gut, wir können es nicht mehr ändern. Ja, es gibt halt, wie gesagt, Nüsse sind halt Schalenfrüchte. Mhm. Und gelten eigentlich als Obst. So rein als in der Sektion Obst durch. Es gibt zwei Arten von Nüssen. Nüsse im botanischen Sinne und Nüsse im nicht also im kein botanischen Sinne oder im nicht botanischen Sinne. Da gehen wir drauf noch einmal, glaube ich, die einzelnen Nüsse einfach mal probieren. Gell? Genau. Weil ich dachte mir am Anfang, naja, so in meiner kleinen Welt dachte ich mir, alles was so botanische Nüsse sind bestimmt alles essbare Nüsse, aber habe dann festgestellt, dass es eigentlich nicht so ist, dass es eigentlich sehr vermischt ist. Ja, ja. Genau, das ist alles auch kompliziert, wie natürlich Wissenschaft immer kompliziert ist, ist klar. Aber noch zum Wort Nuss, muss ich auch noch sagen, gibt es halt in vielen Sprachen, die sind dann auch immer als Lehnwörter zu uns gekommen, zum Beispiel Nukleos, griechisch, über lateinisch Nukleus, das ist auch natürlich der, hängt auch mit der Nuss zusammen, oder Nux auf lateinisch eben und auf Deutsch eben Nuss und da liegt eben eine indogermanische Wurzel zugrunde. Gut, die ist natürlich rekonstruiert und die heißt Knut. Mhm. Und das ist auch ganz interessant. Das ist also wirklich ein uraltes Wort, was uns da heimgesucht hat und ja, das ist halt tatsächlich wohl etwas, was man schon immer kannte. Ja, und solche Wörter, die mit kn anfangen, das ist eh selten und das hat meistens, also davon gehen bestimmte Sprachwissenschaftler aus, also auch ein von mir geschätzter, inzwischen verstorbener italienischer Etymologe, Devoto, Giacomo Devoto, der hat immer halt darauf hingewiesen, dass eben viele Onomatopoetika, also lautmalerische Wörter in den Sprachen überlebt haben, also die ganz alten Wörter, wenn man die halt hat, dann sind es oft lautmalerische Wörter. Und da hat er verschiedene Stämme auch angeführt. Das Ganze ist auch von anderen gemacht worden. Also Johannes Krahe heißt er, Johannes, weiß nicht, aber Krahe zum Beispiel in der deutschen Indogermanistik und so hat das auch verfolgt. Also es gibt halt diese lautmalerischen Wörter und das, also die mit kn sind halt immer lautmalerisch. Knarren und eben auch die Nuss. Knu, das war aber wahrscheinlich das Geräusch. Das ist Knacken. Knacken, da haben wir es auch bei Knacken. Wenn man die Nuss knackt, hatten wir ja auch im Vorspann und daraus ist offensichtlich das Wort entstanden. Okay. Nüsse werden ja so meistens so im Herbst geerntet und gegessen, getrocknet. Ja, aber sie halten lange. Sie werden getrocknet, also von daher werden sie eigentlich nicht unmittelbar gegessen, wenn sie… Meistens vom Vorjahr dann. Vom Vorjahr. Genau. Ja. Und dementsprechend auch eher im Herbst. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, wie viel Nüsse wir als Deutsche… Eine wird sofort gegessen, typischerweise. Eine wird sofort gegessen? Die ich nicht gekauft habe. Die meinst du, die große? Nicht da war, nein. Die auch. die habe ich auch nicht gekauft, da kommen wir aber noch drauf. Die Edelkastanie. Das stimmt. Die Edelkastanie wird, wenn sie denn dann geerntet wird, wird sie gleich irgendwie aufgewärmt und gebrannt, dann im Winter auf den Weihnachtsmärkten und so verkauft. Keschte. Ja, Keschte. Felsig, Keschte. Genau. Ja. Ich habe geguckt nach Statistiken so ein bisschen. Ich habe aber leider nur die aus der Wikipedia. Ich habe die anderen, die ich gesehen habe, war halt nur auf eine bestimmte Nussart gemünzt. Und dann bin ich auch drauf gekommen, dass letztes Jahr im Dezember es eine Verknappung von Haselnüssen gab und der Preis extrem nach oben geschnallt ist. Ja. Also heute habe viel mehr Haselnüsse. Die halbe Theke war voll mit Arten von Haselnüssen. Okay. Aber da ich schon andere mit den gleichen Aromata genommen hatte, wollte ich nicht auch noch die Haselnüsse, weil das doch so eine normale ist. Also wir haben Haselnüsse dabei, können wir auch mit anfangen? Soll ich mal auspacken? Ja, fang mal an. Ich fange mal an mit dieser Statistik und Haselnüsse für Knappheit so letztes Jahr. Ja. Weil es gibt halt doch in Deutschland viele Großabnehmer von Nüssen. Die Deutschen essen ja so ein Haselnuss-Schokolade- Brotaufstrich sehr gerne. Und mittlerweile wird er ja auch in alle Welt exportiert. Da sind wirklich Haselnüsse drin. Naja, Haselnüsse sind eigentlich ganz billig. Die sind ja oft dabei. Deshalb haben ja Leute mit Haselnussallergie so ein Problem, weil diese Haselnuss-Sachen irgendwie überall reingesteckt werden. Auch als zum Andicken von Speisen zum Beispiel. Zum Andicken von Speisen. Also Andicken, ja. Weil halt Nüsse relativ eigentlich preiswert sind. Und ich habe jetzt nur in der Wikipedia nachgeguckt. Der durchschnittliche Deutsche. Oh, da hast du eine halbe zu wenig. Ach, jetzt. Kein Problem. Der durchschnittliche Deutsche verzehrt 3,3 Kilo Nüsse im Jahr. Mhm. So, was haben wir denn hier jetzt? Ich gucke jetzt erstmal drauf. Ja. Eine Haselnuss. Ja, und zwar eine geschälte, aber sonst naturbelassen. Also deshalb ist sie auch nicht so hell. Mhm. Ja, so ein bisschen so Punkte. Nicht sogar leicht geröstet. Mhm. Ist auch eine der fettigsten Nüsse. 100 Gramm, 61,6 Gramm Fett. Ja, sehr fett. Aber jetzt, wo ich die mal so pur esse, also ich habe die puren genommen, also es gab halt, wie gesagt, doch, ich habe die Römer noch. Oh. Sind die, schmecken die eigentlich ausgezeichnet, finde ich. Also gerade so, die hat auch noch so einen frischen Geschmack. Ja. Ja, das ist, glaube ich, die naturbelassene. Die ist nicht geröstet, denn ich habe dann noch die Römer gekauft. Ja, die Haselnuss ist, glaube ich, auch eine der beliebtesten Nüsse in Deutschland. Also so, wo man typischerweise einen Nussbecher bestellt, ist es meistens auch mit Haselnuss. Ja. Haselnuss ist, was man halt ganz gängig auch in den normalen Supermärkten einfach bekommt. Auch ja, ist sozusagen die prototypische Nuss. Genau. Also auch mit dem Wort in anderen Sprachen. Es ist oft so, dass wenn man nur also Nut, Noir oder sowas sagt, obwohl man auch Noir de Coco, also Kokosnuss sagt, bei Noir denkt man halt zunächst mal an die Haselnuss und die anderen haben dann andere, also jeweils andere Wörter, ganz andere Wörter, wo man gar nicht an Nuss denkt. Ja. Also ist sozusagen die prototypische Nuss tatsächlich. Okay. Ja. So, hier ist die Römer-Variante. Okay, erzähl mal was zu der Römer-Variante. Warum ist denn, die ist jetzt natürlich jetzt naturbelassen sozusagen, die ist nur geknackt, aber nicht geschält. Also die ist geschält, aber nicht gepult? Nee. Ja, weiß nicht, ob gepult. Also die innere Schale, da ist ja noch so eine Schutzschicht. Genau. Drüber. Die äußere, die heißt eigentlich Schale, soweit ich weiß. Mhm. Haut oder Schale. Das andere heißt Perikarp, was außenrum ist, was wir so als Schale bezeichnen. Also die eigentliche Haut ist diese, die wird abgezogen. Und zwar geht das, glaube ich, ziemlich leicht. Man muss sie, glaube ich, in warmes Wasser werfen und dann löst sie sich. Ich weiß nicht genau. Du bist der Koch. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, du musst sie wirklich mechanisch abtragen. Ah ja. Okay, also diese Sorte, die ist aus Italien, heißt Römer. Mhm. Schlicht und ergreifend. Es gibt wohl mehrere Nusssorten. Das müsstest du dann vielleicht auch in der Wikipedia finden. Ich weiß es nicht genau. Also bei den Haselnüssen. Also Unterarten. Ja. Also wahrscheinlich Züchtungen, Kreuzungen, keine Ahnung. Es wird ja auch, glaube ich, bei der Haselnuss gepfropft. Da bin ich nicht ganz sicher. Dass man halt auf die, dass man halt so Edelarten aufsetzt auf die Pflanze. Ja. Also man schneidet irgendwo an und steckt dann einen Zweig ran von dann, der anderen und der wächst dann zusammen, genau. Und trägt dann die qualitätvollen Sorten und diese heißt Römer, wie gesagt, und muss was Besonderes sein, weil sie dann auch gleich mehr gekostet hat, obwohl sie jetzt völlig unbehandelt ist. Mhm. Also Haselnüsse kommen größtenteils eigentlich aus der Türkei und dann Italien und dann aus den USA. Das sind so die Top-Produzenten an Haselnüssen. Also wir haben welche aus Italien, also alle beide sind aus Italien. Und der Haselnuss ist ein Strauch, ja, und ist auch ein Birkengewächs. Wird so 5 Meter hoch. Ja, hat auch diese, ich glaube, das nennt man auf Deutsch, wie heißt das eigentlich, Pflanzenkätzchen? Genau, männliche Kätzchen, genau. Und genau, haben halt, wenn sie unreif sind, sind die sozusagen in so einer Art, ja, in so einem grünen, wie nennt man das am besten? In so einer grünen, ja, mit so grünen Blättern irgendwie um, oh, was trinken, ich hab gerade verschluckt. Ja. Da. Gut, okay. Also ich kann ja noch ein bisschen was sagen. Wenn die Haselnuss wahrscheinlich aufgrund der Form, ich weiß nicht genau, aber manchmal sind die ja doch ein bisschen lang gestreckt und laufen oben so konisch zusammen, ja. Und sind sehr hart. Sind seit langer Zeit ein Sexualsymbol. Ja. Und man sagt, sie sind irgendwie auch, sie fördern die Potenz? Sexuelle Aktivität, die Potenz, genau, ein Aphrodisiakum, okay. Also etwas, was den Liebeshunger anstachelt. Aber das liegt wahrscheinlich wirklich nur an der Form. Das ist wahrscheinlich nur über Symbole, denn ja, ist nichts nachgewiesen. Es ist sogar in der Wikipedia erwähnt. In der Wikipedia steht sogar, dass die heilige Hildegard von Bingen die Hasel nicht mochte. Mhm. Und eben behauptet, der Haselbaum ist ein Sinnbild der Wollust, zu Heilzwecken taugt er kaum. Das war ein Zitat in Übersetzung von Hildegard von Bingen. Mhm. Genau, und das gibt es auch im Volkslied, weiß die Wikipedia. Die Nachtigall singt auf kein Tannenbaum, schlagt in der Haselnuss Staub. Naja, gut. Da steht sogar das Wort Aphrodisiakum. Genau, Haselrinde. Oder Haselnussöl wird da verwendet. Und im alten Rom warf der Bräutigam Nüsse unter die Gäste. Genau. Okay. Ja, also auch als Glücksbringer. Ja, ist interessant. Kann man natürlich auch gut werfen, weil die haben eine relativ harte Schale. Ja. Das heißt, die Frucht wird erstmal nicht beschädigt und man kann sie halt dann, vielleicht wenn man sie auf den Boden auch wirft, dann ist sie schon ein bisschen angeknackst, dann kann man sie auch leichter öffnen. Ja, ja. Genau. Ja, das ist ja das Prinzip der Fortpflanzung da. Mhm. Ja, das ist die Frucht ist gut geschützt durch die Schale, Perikarp genannt, dann fällt sie runter, geht kaputt ja. Und dann ist der Samen freigelegt und ist gleich im Boden. Mhm. Das Super. Ist eigentlich ganz schön. Also sehr geschickt eigentlich. Ja, und ich glaube auch, dass sich diese ganzen Pflanzen dann darauf eingestellt haben, dass der Mensch sie züchtet. Mhm. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, man fragt sich ja immer, wie können die überleben? Wir werden das gleich noch bei einer anderen fragen und sich verbreiten, weil einfach so mit der harten Schale und dann auch so Riesendinger, die kann auch kein Vogel ganz schlucken und sie dann verdauen und wieder ausscheiden. Funktioniert ja nicht. Und ich glaube, ursprünglich war das mit dem Runterfallen und dann haben sie sich irgendwie auf den Menschen eingestellt, haben gedacht, der wird sich schon kümmern. Also irgendwie so im Rahmen der Evolution. Die Haselnuss ist ja auch sozusagen auch das Innensymbol von Eichhörnchen. Das ist ja die, was das sehr, sehr gerne essen. Mäusen, ja, von diversen Vögeln einfach auch. Genau. Und, ja, genau. Gut, aber die müssen die Schale knacken und wenn sie dann essen, ist ja der Samen kaputt. Genau. Ich glaube nicht, dass die sich da noch fortpflanzen kann. Ja, klar. Klar, wenn sie gefressen ist, kannst du sie schlecht fortpflanzen. Aber ja. Ich denke auch, dass die beim Abmachen der Haselnüsse vom Baum natürlich auch einige runterfallen. Genau. Und ich weiß nicht, ob die dann unbedingt auch die runtergefallenen, geöffneten noch zu sich nehmen, sondern ich glaube, die genau. sind ja auch da sehr auf, ja. auf die frischen aus, ja. Genau. Also das war die Haselnuss, also praktisch die gemeine Nuss schlechthin, die eben, ja, die ist, an die man immer zuerst denkt. Genau, das ist so. Auch mit Kombination von diversen, also Nuss und Schokolade ist ja auch mal sehr, sehr dicht beieinander. Ja, weil man auch viele Produkte aus der Haselnuss macht, die dann auch mit Schokolade zu tun haben. Genau. Also zum Beispiel Nougat. Genau. Glaube ich, auf Haselnussbasis Richtig. Gemacht. Dann die Noisette, das ist ja überhaupt Schokolade mit Nuss versetzt. Ja. Ne? Französisch Noisette, also das Nüsschen eigentlich. Ja, und ich denke noch mehr. Wahrscheinlich. Ja, also bin da jetzt nicht so der Experte. Wie gesagt, Kochen ist dein Bereich. Ja, es gibt ja auch eine deutsche Schokoladenspezialitäten, wo halt aus dieser Haselnuss zum Beispiel von Rocher, Ferrero Rocher, das ist ja auch mit der Haselnuss in der Mitte, dann mit dieser Schokoladencreme der äußeren Waffel und dann nochmal Schokolade mit nochmal Haselnusssplittern. Wie gesagt, diverse Fruchteissorten sind mit Nuss, Haselnuss versetzt. Das sind so Sachen, die natürlich man kocht auch viel mit Haselnuss, also auch mit Haselnussmehl. Auch genauso wie Mandelmehl kommen auch gleich dazu. Ja, die Mandel kommen wir noch. Genau. Das ist auch wieder Symbolik. Meine Güte, was mit Symbolik haben wir es noch. Okay, ja. Und dementsprechend, ja, viele machen auch, also auch Pesto haben wir schon mal angesprochen, beziehungsweise Pinienkerne, da die sehr teuer sind, die Pinienkerne, gibt es auch viele Möglichkeiten, sozusagen den gleichen Konsistenzeffekt zu kriegen, indem man halt Haselnüsse, Walnüsse oder andere Nusssorten halt benutzt, um halt sozusagen nicht auf die teuren Pinienkerne auszuweichen. Genau, ja, die sind wirklich teuer. Mhm. Da staunt man. Ja. So viel zu Haselnuss, oder? Genau, ja. Noisette ist natürlich, Entschuldigung, ich habe vorhin gesagt, das ist auf Deutsch ist das die Schokolade mit der Nuss, aber Noisette ist natürlich das französische Wort für die essbare Haselnuss. Okay. Nein, ne? Der Baum heißt Noisetier. Noisetier. Also nur, dass das nochmal klar ist. Okay. Ja. Ja. So, soll ich jetzt mal hier weiter reingreifen? Einfach mal so? Mal weiter rein. So, wir machen vielleicht mal mit den Klassikern weiter. Mhm. Und gehen mal zur Abteilung Walnuss. Walnuss, genau. Du hast jetzt sozusagen hier schon nicht, wie wir im Intro gehört haben, jemand, das erstmal eine Walnuss knacken musste, sondern es ist hier schon für uns erledigt worden. Gib mal die Tüte rüber. Genau, das ist ja auch eine Nuss, die eigentlich auch in Deutschland angebaut wird. Mhm. Genau. Die ist auch noch sehr frisch. Die ist, glaube ich, oh, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber ich meine, die ist auch aus Italien. Okay. Ja. Ja. Also die Walnuss ist ja typischerweise in so einem, also wenn die am Baum wächst, sieht die aus eigentlich wie so eine Limette von der Form her. Mhm. Die ist umschlossen sozusagen mit einer Haut. Und im Herbst fallen dann sozusagen diese großen Knospen herunter und innen drin befindet sich eigentlich diese Nuss. Und dadurch, dass dieses die äußere Knospe sozusagen vertrocknet, kommt sozusagen an die innere Schale, die noch nicht so hart zu diesem Zeitpunkt ist, Feuchtigkeit, trocknet aus. Und dadurch bekommt diese harte Schale. Und in dieser harten Schale befindet sich halt, wie gesagt, diese Nuss. Hat auch ein sehr, sehr typisches Aussehen. Die sieht so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Pfalz würde man sagen, verdotzelt aus. Also verschrumpelt. Verschrumpelt, genau. Also indem dann natürlich eine Haselnuss so ganz klassisch eine rundliche Form hat, haben wir hier ja so eine verschrumpelte Form. Im Prinzip sieht es aus wie ein Haar. Wenn du die aufknackst, auf beiden Seiten, sieht die aus wie so ein verschrumpeltes Haar. Genau. Ja, auch hier ist wieder was Sexuelles. Also wir haben es heute mit dem sexuellen Ding. Mhm. Und zwar der lateinische Name Juglans ist eine Abkürzung für Jovis Glans, nämlich Eichel des Jupiters. Mhm. Ja. Okay. Also nur so viel dafür davon. Also ja, Esperanto heißt sie Juglando. Okay. Noyer, Französisch und naja, kommt wieder der Zusammenhang zu Nuss, ne, im Französischen. Das ist ein Wort, was eben mit Lateinisch Nux verwandt ist, entfernt. Walnuss. Warum eigentlich Walnuss? Walnuss? Keine Ahnung. Walnuss? Vielleicht weiß die Wikipedia das. Es gibt ja, man sagt in Österreich Welschnuss. Mhm. In der Schweiz sagt man auch Baumnuss. Also, ja. Aber da steht es ja auch in der, wenn du auf den Artikel gehst, echte Walnuss. Mhm. Ach, hier steht sogar in der Wikipedia, das mit der Eichel des Jupiters. Ah, okay. Ja, sag. Genau. Auf Englisch heißt es Persan Walnut, also Altenglisch. Oh Gott, das kannst du ja besser lesen, oder? Hier. Wealth and. Verstehe ich gar nicht. Also als fremde Nuss. Ja. Also Welsch ist halt fremd, genau. Ja. Mhm. Und auch Deutsch gelegentlich aus persische Walnuss, dänisch, würde ich sagen Walnut, schwedisch Walnöt. Genau. Der Name kommt wahrscheinlich aus, was, welche Nuss? Also die deutsche Nuss oder die nicht deutsche Nuss, also die fremde Nuss. Die fremde Nuss. Ja, welch ist ja so ein bisschen je nachdem, aus welcher Perspektive das man sieht, man das sieht, also fremd. Ja. Genau, auch nicht nur dieser Baum trägt halt die Walnuss als Frucht sozusagen, sondern man möchte natürlich auch, benutzt natürlich auch gerne diesen, diesen Baum als für die Holzverarbeitung. Ist halt ein sehr edles Holz. Genau. Walnussholz und wie gesagt, dieser Samen sozusagen, dieses Baumes ist sozusagen ja nur ein Teilprodukt. Darum gibt es auch relativ viele Walnüsse, weil das Holz halt relativ teuer ist und man halt damit sozusagen auch gutes Geld verdienen kann. Und dann ist sozusagen die Frucht daran im Prinzip ein Abfallprodukt. So, ich werde gerade angechattet wegen des Podcasts am Samstag. Kann ich jetzt mal Werbung machen? Ja, mach mal. Da geht es ums Reisen. Ja. Samstag 20.30 Uhr und mein Gesprächspartner teilt mir gerade mit, dass er eventuell ein kleines bisschen später kommt. Aber ich werde versuchen, einigermaßen pünktlich anzufangen. Also 20.30 Uhr am Sonnabend, beziehungsweise Samstag. Okay. Ja. Nach dieser kurzen Werbepause kommen wir mal zurück auf unsere Walnuss. Ja, also sind auch ultra lange haltbar. Ja, man muss sie halt bloß gut trocknen und von Feuchtigkeit fernhalten. Genau. Auch dunkel lagern ist ganz wichtig für Nüsse. Und so eine Nuss muss auch ein bisschen atmen. Das heißt, man lagert Walnüsse am besten in so einem, ich sag mal, in so einem Leinensack oder in so einer Kiste, Holzkiste, irgendwo, wo so ein bisschen noch Luft durchkommt und sozusagen die Nüsse an der Oberfläche keine Chance haben, irgendwie Feuchtigkeit zu bilden. Und dann sind halt Walnüsse auch sehr, sehr lange haltbar. Ja. Sobald die natürlich du aufmachst und sie haben viele schwarze Stellen oder sogar Schimmel gebildet, kann es auch relativ schnell gefährlich werden. Ah ja. Also der schwarze Schimmel dran ist nicht sehr gesundheitsfördernd. Ja, gut, stimmt. Und man soll auch, wenn an Nüssen immer prinzipiell mal riechen, wenn die irgendwie modrig oder faul riechen, auf jeden Fall schon mal aussortieren. Bei Walnüssen hast du meistens noch den Punkt, dass die, wenn die schlecht sind, dass die Struktur relativ weich geworden ist. Ja. Ja. Also jetzt, die waren jetzt auch sehr weich, aber weil sie so frisch waren, dementsprechend sind die jetzt schön weich geblieben, aber normalerweise wird es dann so ein bisschen gummiartig weich und dann sind die schon eigentlich über und dann kannst du die eigentlich nicht mehr benutzen. Ja, ja, das stimmt. Es gibt zum Beispiel auch Gegensatz zu Haselnuss, ist zum Beispiel auch Walnuss in der Form von eines Walnussöles. Ja, die sind ja sehr ölhaltig. Genauso, weil die halt sehr öl- oder fetthaltig sind. Wird halt auch gerne Walnussöl gemacht. Ist auch ein Öl, was sich nicht sehr heiß also was sich nicht gut erhitzen lässt oder sozusagen die gesättigten Fettsäuren dann rausgehen. Dementsprechend nutzt man das eher so als Salatöle. Also im Prinzip für, das schmeckt doch gut. Für die kalte Zubau. Genau. Große Klasse. Es gibt auch aus Walnüssen, man kann auch Walnuss-Schnaps machen. Also Spirituosen. Ist, was gerade zum Beispiel in Österreich sehr, sehr beliebt ist, Walnuss-Schnaps zu machen. Ja. Ja, das stimmt. Ich hatte auch darüber nachgedacht, noch ein bisschen Nussschnaps zu kaufen beim KDW, aber dann habe ich gedacht, das wird bei der Hitze ist das nicht so gut. Wird zu viel. Ich lese gerade hier, dass es das verwildert die Schwarznuss, Juglans nigra heißt, vielleicht weil sie dann auch schwarz ist, weiß ich nicht. Ich habe vor einigen Jahren, deshalb weiß ich auch, dass es sehr haltbar ist, mal Walnüsse geschenkt bekommen von jemandem, der Walnüsse auch selber hat im Garten und mir, weil er so viele hatte, davon was abgegeben hatte. Ja. Und ich habe da ein paar gegessen, aber irgendwie, weißt du, das war dann so kurz vor Weihnachten und dann habe ich das vergessen und dann sind die liegen geblieben, ewig. Und dann habe ich die ungefähr den Rest ungefähr, naja, über ein Jahr später wiedergefunden. Ja. Und schmeckten noch fantastisch. Mhm. Genau so. Und die waren sehr, sehr dunkel. Mhm. Waren sehr, sehr dunkel. Also von der, allein von der Grundfarbe her meinst du? Ja, die Schale war. Achso, die Schale war sehr dunkel. Man hat ja hier immer so, die sind ja gut, die sind natürlich dann auch möglicherweise nochmal gewaschen und gereinigt, genau, und so. Ja, ja. Aber die waren sehr, sehr dunkel. Mhm. Also von daher Schwarznuss. Passt, wenn die verwildern. Man nutzt ja auch diese Walnuss sozusagen, auch, wenn du gerade sagtest, gereinigt, durch diese grobe Struktur oben. Mhm. Gibt es ja auch die Möglichkeit, die Walnüsse sozusagen mit in die Wäsche zu geben oder auch damit zu waschen. Mhm. Es wurde zum Beispiel auch im, ja, gar nicht so lange her, wurde sozusagen die Walnuss dazu verwendet, um Wäsche zu waschen. Oder zum Beispiel auch, um von anderen Oberflächen einfach Dreck oder Schmutz abzurubbeln sozusagen. Durch diese ungleichmäßige, raue Struktur, die Walnussschale hat, hat man halt sozusagen das benutzt, um halt, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche Oberflächen halt irgendwie abzurubbeln, vom Lebensmittel zum Beispiel oder sonst und irgendwas. Kannst du halt damit auch machen, ja. Ja, ja. Nee, das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt. Ja, ich würde sagen, wir müssen mal jetzt zu der großen Nuss kommen, weil die sonst warm wird. Ich habe nämlich ein eisgekühltes Getränk extra mit Kühltasche hergebracht, aber wenn es hier steht. Also, das ist ein Getränk, du kannst es beschreiben. Ja, es ist auch erstmal Öffnungs. Ja, der Öffnung, also es ist erstmal so eine 0,2er Flasche mit so einem Kronkorkenverschluss, aber dieser hat sozusagen ein Nupsi. Ein Schnupsi-Nupsi, wo du sozusagen das aufziehen kannst. Wie kann man das machen? Ah. Genau so. Nee. Hast du schon kaputt gemacht? Kaputt gemacht. Ach, das ist. Sag mal, lass uns mal tauschen. Ich probiere das nochmal zu retten, die Situation. Ja, Schnupsi, Nupsi, das war nicht so mein Ding. Ja. Ja, die kommt aus Thailand, direkt Import, und da gibt es dann so praktische Dinge wie diese Schnupsi, Nupsi. Also ich verrate es mal, es ist Kokosnuss, ein Kokosnussgetränk. Ja. Und zwar besteht es auf 50% Kokosmilch mit Kokosfleisch drin. Und das, der Rest ist nämlich vor allen Dingen Wasser, ein bisschen Zucker haben sie auch dran gegeben. Mm, okay. Was ich nicht so schön fand, aber es geht halt nicht ohne. Doch, es geht auch ohne. Ja, gut, es gab noch andere. Es gab für, also das hat irgendwie nur 1,98 Euro gekostet. Mhm. Also 2 Euro die kleine Flasche. Es gab das noch in so einem fancy, so einer fancy Flasche. Ja. Allerdings auch mit Zucker. Und diese Fancy-Flasche, die kostete dann aber, das war so eine nachgeahmte Kokosnuss, aber es war aus Plastik, als ich mir das näher angeschaut habe. Also diese Plastik-Kokosnuss, da kostete dann die Flasche, das war irgendwie fast das gleiche Zeug, kostete plötzlich 4,98 Euro. Und da habe ich gedacht, das lohnt sich nicht für ein bisschen Plastik. Ja, Prost. Ja, zum Wohl. Also innen drin sind erstmal fliegen so ein paar Kokosflocken rum und das ist relativ trüb. Coco Juice with Plump. Pipe. Plump, genau. Pipe ist Fleisch. Fleisch. Mindestens haltbar, bla bla, steht auch was in Deutsch drauf, okay. Getränk mit Kokosflockenzusatz und Kokosfruchtfleisch. Zucker, Kokossaft, 50% Wasserzucker. Kokosfruchtfleisch, 2% Säureregulatoren, E330, Antioxidationsmittel und E300. Mhm. Also nicht ganz so natürlich, weil alternativ gibt es hier in Berlin gibt es so einen China-Markt. Warst du schon mal in diesen China-Markthallen? Nee. Die befinden sich, wenn du, ich weiß gar nicht, wie das heißt, muss ich mal später mal nachgucken. Das ist so, ja, gibt es halt ganz, ganz viele asiatische Händler, die halt ihre Waren da verkaufen. Und dort gibt es auch natürlich mehrere asiatischen Supermärkte. Und da kannst du sozusagen eine echte Kokosnuss kaufen. Genau. Die aber sozusagen schon geschält ist. Also jetzt die eine grüne, also im Prinzip ist es bei der Kokosnuss ähnlich wie der Walnuss. Du hast halt so eine äußere grüne Haut. Dann hast du innen drin sozusagen, was wir so als Kokosnuss kennen, diese dunkle, strohhaltige oder diesen Strohstrukturen Haut und dann innen drin halt die Kokosmilch sozusagen. Und du kriegst da diese komplett grüne Kokosnuss. Und da kannst du im Prinzip dir nur oben das abschneiden, weil das dann noch nicht ganz ausgetrocknet ist, noch sehr weich ist. Und die ist halt noch sehr, sehr safthaltig und kannst einfach dann den Röhrchen reinhängen und einfach dann so eine richtig frische Kokosmilch halt trinken. Genau, das habe ich auch gemacht auf der letzten ICMP. Mhm. Da hatte nämlich der Cricket Ja. Vom Großmarkt irgendwie aus Darmstadt, also einige Leute, oder vielleicht war es auch Leute vom Ramzeitler bei euch. Meine Cricket hat mir eine verkauft. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wer es mitgebracht hat. Also ICMP ist so ein Hackertreffen alle 2 Jahre in Münchsteinach, also in dem Ort, wo die Clubmate herkommt, und heißt auch International Clubmate Party, das bedeutet also ICMP. Und so ein kleines familiäres Treffen, so mit 150 Leuten auf dem Acker. Und sehr nett eigentlich, kann ich sehr empfehlen. Man muss sich rechtzeitig anmelden, sonst ist es kein Platz mehr da. Mhm. Aber lohnt sich wirklich. Und da gibt es auch immer so ein paar kulinarische Besonderheiten und diesmal eben diese Kokosnüsse. Mhm. Und danach habe ich auch gesucht beim KDW. Ja. Und es gab das ja auch tatsächlich nur in der Plastikvariante. Ah, okay. Ist ja klar, können da höchstens am Obststand die frischen Früchte verkaufen und das geht wahrscheinlich nicht. Ja. Also wie gesagt, die Plastikvariante gab es und das war das gleiche in Flaschen und das war mir dann doch lieber. Da ist das ja auch drauf abgebildet. Ja, genau, man sieht es ganz gut. Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt zu süß. Es ist, man merkt schon diesen hohen Zuckeranteil. Es ist jetzt keine Süße, die von der Kokosnuss kommt. Nee. Das ist schon sehr... Ist ordentlich verzuckert. Ist wirklich sehr verzuckert. Es klingt, also schmeckt auch mehr nicht nach dem Zucker, sondern eher nach dem Süßstoff, aber obwohl hier Zucker deklariert ja, ist. Ja, ja. Naja, das ist das Einzige, was wir heute an süßen Sachen hier trinken. Und hier ist ja nicht so viel Süßes. Aber jetzt habe ich schon mal die Kokosnuss vorgezogen. Ja, mach mal. Und jetzt müssen wir natürlich über die Kokosnuss sprechen. Wenn wir schon Kokosnuss trinken, ja, dann ist die Kokosnuss jetzt dran. Ja, also wird wüsste nicht, dass in Deutschland Kokosnuss wachsen? Nee. Kokosnuss wachsen an Palmen. Palme, genau. Genau. Ja, Palmgewächse logischerweise. Mhm. Und Hauptexporteur ist tatsächlich Indonesien. Ja. Mit 18.300.000 Kokosnüssen. Wahnsinn, oder? Nee, Tonnen, nicht Kokosnüssen, Tonnen. Tonnen Kokosnüssen, ja. Wahnsinn. Ja. Danach die Philippinen, danach schon Indien, interessanterweise. Mhm. Brasilien. Mhm. Auch interessant. Dann Sri Lanka, Vietnam, Papua-Neuguinea, Mexiko, Thailand, Malaysia, aber das sind ja schon vernachlässigbare Summen. Ja, die Kokosnuss ist auch eine sehr, sehr vielfältige Nuss. Also man nutzt natürlich erstmal die Nuss, die Kokosnuss zum Rohverspeisen sozusagen. Da ist auch sehr interessant das Fruchtfleisch, was sozusagen an der inneren Schale klebt. Essen wir ja gerade. Das essen wir auch gerade. Das ist dabei. Zusätzlich innen drin natürlich auch das Kokoswasser, was sehr süßlich ist und auch sehr gut schmeckt. Dann wird natürlich, die Kokosnuss wird, glaube ich, ist eine der einzigsten Lebensmittel, die komplett verarbeitet wird. Ja. Also da wird auch die Schale wird verarbeitet. Also man kann dann sozusagen, also die Schale zum Beispiel wird immer sehr gern benutzt, weil die einen relativ hohen Brennwert hat und damit zum Beispiel zu heizen. Mhm. Die Schale wird auch gerne vermengt oder verkleinert und gepresst mit Kleber. Damit kannst du sozusagen, kriegst du auch so Pressstrukturen rein. Mhm. Das heißt, da kannst du auch Bauelemente zum Beispiel draus bauen. Ah ja. Die halt dann für Bauprojekte, Baustrukturen gemacht werden. Was sehr beliebt ist, ist auch aus Kokos das Kokosfett. Ja. Also man kann halt Kokosfett und Kokosöl machen. Mhm. Ich habe auch welches mal gekauft zum Kochen und das ging dann gar nicht weg. Echt? Also ich nutze es sehr gerne, es war sehr teuer, finde ich. Ja, sehr teuer. Es war wegen des Rezepts. Es war was Exotisches. Weil du kannst, das Kokosfett ist halt bei Raumtemperatur relativ fest und du kannst es halt nutzen und weil du es relativ heiß erhitzen kannst. Mhm. Das heißt also für... Zum Beispiel für kurzgebratene Sachen, die du halt kurzzeitig sehr heiß anbraten willst, eignet sich zum Beispiel so ein Kokosfett extrem gut. Mhm. Es ist einigermaßen geschmacksneutral. Mhm. Also man glaubt nicht, wie man es so im kalten Zustand zu sich nimmt. Ja, aber man riecht, riecht schon nach Kokosnuss, aber es ist eigentlich geschmacksneutral. Es ist eigentlich geschmacksneutral, genau. Es ist wirklich fast komplett weiß, teilweise hast du so eine weiß-gelbliche Struktur, aber was du so an Kokosfett eigentlich kaufen kannst, ist eigentlich komplett weiß. Es ist super, super weiß. Naja. Man kann auch damit auch, also nicht nur, wie gesagt, braten und backen, sondern eignet sich auch zum Frittieren. Mhm. Genau, für kosmetische Einsatzzwecke wird es benutzt. Ja, wie gesagt, Öl macht man halt raus. Und man kann aus Kokosöl auch sehr, sehr beliebt, Bio-Treibstoff machen. Biodiesel wird aus Kokosöl auch hergestellt. Ist natürlich eigentlich nicht gut, dass man halt dann sowas benutzt, um halt Brennstoff herzustellen, aber wird halt gemacht, gell? Mhm. Ja. Was kann ich noch zur Kokosnuss sagen? Genau, das sind halt, ja, was habe ich noch so als Kokosnuss? Ja, genau, wie gesagt. Die Fasern, also wirklich, ja. Es ist eine. Auch das Holz von der Kokospalme kann man ja auch verwenden. Ne? Genau. Also die Frucht kannst du komplett sozusagen verarbeiten. Nicht nur die Frucht, auch den Baum. Auch den Baum, genau. Kriegst du also auch alles zu 100% verwertet, ja. Ja, genau. Ich habe, als ich neulich in Italien war, gehört, dass wohl irgendein Schädling da die Kokospalmen alle befällt. Ja. Da große Gefahr besteht, das Palmensterben eben. Und das, steht sogar in der Wikipedia. Ja, möglicherweise durch Mikroben verursacht, die von Insekten übertragen werden. Und das ist wohl inzwischen auch in Europa angekommen. Okay. Und das ist ein großes Problem. Also ich habe auch sehr viele kaputte Palmen gesehen. Mhm. Gut, das sind nicht nur Kokospalmen. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn halt irgendwie Kokosnüsse ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. Mhm. Genau. Ja. Gut, wir haben auch noch hier Kokoswürfel. Ja. Die waren dann an der anderen Theke, wo es halt diese kandierten Früchte gibt. Aber ich habe sie dann doch noch entdeckt, denn ich wollte halt keine ganze Kokosnuss mitnehmen. Das wäre mir dann doch zu viel gewesen. Vor allen Dingen hätten wir die hier schlecht öffnen, nutzen können. Das Öffnen der Kokosnuss erfordert echt einiges an Übung. Ja, da braucht man so eine Machete. Genau, das ist eigentlich das Beste, wenn man eine Machete hat. Und das sind jetzt getrocknete... Genau, das ist Fruchtfleisch der Kokosnuss. Mhm. Und das ist einfach getrocknet und gezuckert. Und gezuckert, ja. Da stand jedenfalls drauf, dass Zucker drin ist. Mm. Das ist ja, man schmeckt's auch. Schön gekennzeichnet immer, dass wenn da irgendwo Zucker dran ist. Ja, diese typische Kokos, also schmeckt halt wie so, man kennt so diese Kokosraspeln zusammengepresst, sozusagen mit Zucker versetzt und. Ja, das ist, glaube ich, nicht zusammengepresst. Ich glaube, das ist einfach rausgeschnitten aus der. Ah, ich weiß es nicht. Guck mal. Nee, das ist gepresst. Guck mal. Guck dir das mal an. Die Struktur. Mhm. Die ist wirklich einzelne Fasern, die man halt hier so sieht. Und ich glaube, die wurden erst gewürfelt, erst geraspelt, geschreddert und dann. Ja, kann sein. Ja, doch. Weiß ich hätte es ja auch fast nicht genommen, weil es an der falschen Theke war. Mhm. Also nicht bei den Nüssen. Ist ja klar, weil es doch irgendwas anderes ist. Aber dann war ich ganz froh, denn sonst hätte es schwierig gewesen. Also wie gesagt, eine ganze Kokosnuss hätte ich haben können. Mhm. Aber da hätten wir hier da gestanden und hätten die da irgendwie killen müssen. Ja, das stimmt, ja. Und so eine grüne Trinkkokosnuss gab es halt nicht. Okay. Ja. Ja, wenigstens in diesem Getränk. Diese Stücke sind echt. Ja, die sind echt, das stimmt, ja. Gepresst. Ja. Gut, kommen wir wieder zu unseren normalen Nüssen zurück. Ne? Zu den normalen. Wie machen wir weiter? Warte mal, ich gucke mal, was bei mir hier so liegt. Sollen wir mal weitermachen mit der Thematik? Was machen wir hier? Nehmen wir eigentlich auf? Ja, wir nehmen auf. Sagst du so in deinem jugendlichen Leistung? Ja, natürlich. Ich gucke jetzt nochmal. Guck mal, dann. Natürlich nehmen wir auf und wie wir aufnehmen. Gut, super. Ja. Mach mal weiter, vielleicht bei dir mal, weil ich habe hier noch. Oh, doch. Wir könnten natürlich hier mit der Thematik weitermachen. Ja. Ja, es gibt ja. Ja, gerade Moment. Aflatoxine. Stoffwechselprodukt eines Schimmelpilzes, sagt Einhard. Okay. In Bezug auf die. Und jetzt noch in Bezug auf die Walnuss. Entschuldigung, okay. Springen. Ja, das ist immer so, im Chat kommen die Sachen dann manchmal später. Mhm. Okay. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade mal eine Nuss. Was denn? Und zwar die Paranuss habe ich jetzt hier. Ja, Paranuss. Ist von, wie soll ich denn sagen? Ist auch ein Tropen, auch eine Tropennuss. Also gibt es auch nicht hier in den heimischen Bereichen. Die sehen so ein bisschen aus. Ich mache mal hier zwei Stück, dann kannst du den Rest haben. Mhm. Ich beschreibe dir mal. Sie ist bedeutend größer als alles andere, was wir bis dato gegessen haben. Mhm. Ja gut, die Kokosnuss. Okay, aber ich meine jetzt so, ja, die haben wir jetzt nicht gegessen, haben wir ja nur die Stücke jetzt gehabt. Aber die haben jetzt das vollständige Ding, genau. Ich würde sie beschreiben, die ist ungefähr so breit wie ein Euro-Stück. Mhm. 2 Zentimeter so an der dicksten Stelle vielleicht auch groß. Mhm. Da ist jetzt so auch langsam die zweite Schale sozusagen etwas leicht abgerubbelt. Ich habe jetzt so eine, die ist fast gelblich-weiß und die andere ist halt noch mit dieser zweiten Schutzschale noch umgeben. Ja. Ja, und? Die sieht so ein bisschen aus. Also von diesem Nussbaum, diese Nuss ist so gekapselt. Das heißt, in der äußeren Schale sind mehrere von diesen Nüssen drin. Und das sieht von außen so ein bisschen aus wie so ein Stein. Mhm. Und wenn du diesen Stein sozusagen aufmachst. Mhm. Ja, die sieht wirklich aus wie ein Stein. Hast du dann praktisch diese Nüsse, die auch in so einem, ja, in so einem feuchte, ja, das ist, das Innere ist halt so eine gewisse Feuchte, da sind auch dann diese Nüsse dran mit so einer groben Schale. Und da holst du die erst raus, trocknest die und dass die andere Schale sozusagen hart wird. Mhm. Und dann öffnest du sie und dann ist sie sozusagen essbereit. Ja. Weißt du, wo der Name herkommt? Nee. Ja, es ist ein Bundesstaat in Brasilien, mhm. ganz im Norden von Brasilien. Also da, wo es auch richtig tropisch ist. Ja. Also Brasilien ist ja ein riesiges Land. Im Süden ist ja schon gar nicht mehr tropisch. Aber im Norden ist es halt tropisch. Mhm. Und da gibt es einen großen Bundesstaat, der ist, glaube ich, auch riesig. Und da ist auch der Amazonas. Mhm. Also das ist tatsächlich auch das Amazonasbecken dort. Und dort kommen diese Nüsse her. Also da sind sie ursprünglich entdeckt worden und haben sich natürlich dann verbreitet. Ja. An so riesigen Bäumen. Ja, eben die Paranüsse, Nüsse aus Para, beziehungsweise auf Portugiesisch dann Castanha do Pará. Ist natürlich dann Castanha aus Pará. Also Pará heißt der eigentlich nicht Para, sondern Pará. Also müsste die Paranussbaum, der Paranussbaum oder die Paranuss sein, das hinten betont. Mhm. Und ja, daher haben die also ihren Namen. Und wie gesagt, sie werden da eben als Kastanien bezeichnet. Wo sie gar nicht, ja gut, Kastanien sind natürlich auch Nüsse. Ja. Ja, sie wachsen ähnlich so auf Bäumen eben wie die Kastanien. Aber halt, ich glaube, die heißt auch sogar irgendwie auch Steinnuss, oder? Wird die irgendwie genannt? Auch als, heißt die auch Steinnuss? Ja, ich habe das, glaube ich, irgendwo mal gelesen, weil das ist mir so auch. Hier in der Wikipedia, die weiß natürlich immer alles schon. Amazonenmandel, brasilianische Kastanie, Marahon-Kastanie, Brasilnuss, Juvianus, Rahmnuss, Steinnuss oder Tukanuss. Mhm. Mhm. Das ist auch eine Nuss. Wollte ich also mal. Ich kannte sie bisher nur unter dem Namen Paranuss. Mhm. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass es irgendwie, also früher, also bevor ich von Pará gehört habe, ich habe mich ja jetzt einige Zeit mit Brasilien beschäftigt, deshalb kenne ich mich da jetzt aus. Aber so als Kind habe ich immer gedacht, die hieß, was heißt das Kind? Als ich dann irgendwie schon Schüler war, mir dachte, die heißt Paranuss, weil sie keine richtige Nuss ist. Mhm. Para ja im Griechischen aufgenommen wird, wenn es nicht richtig ist. Nicht echt ist, ja. Aber sie ist eine echte Nuss. Ich weiß auch nur durch Quizduell, dass diese Nuss, gibt eine Frage irgendwie, welche Nuss hat denn natürliche radioaktive Stoffe in sich, also Radium 226 und 228? Sitz ich hier gerade. Ja. das ist auch so eine Sache, die ich nur über Quizduell erfahren habe. Mhm. Das hat es irgendwie natürlich eingelagert, diese Nuss. Also neben dem hohen Eiweiß- und Fettgehalt, also auch zu bis zu 70% Eiweiß- und Fettgehalt, muss man mal sehen. Sehr hoch. Hat die halt auch Radium 226 und 228. Also wenn die Frage bei Quizduell kommt, aus dem Grün, dann wisst ihr auf jeden Fall, welche Nuss, die Paranuss sozusagen, ist dann die, was die beiden Stoffe enthält. Aber das steht gar nicht in der Wikipedia. Das muss schon, das ist vielleicht eine Urban Legend. Also das halte ich für komisch, denn wo soll das herkommen? Wenn man das, Geh mal auf Paranussbaum. Ich habe es gerade gesehen. Da bin ich. Und dann geh mal auf Nutzung. Nutzung. Und dann hier steht sogar, guck mal. Nicht aus Pflanzung, sondern Wildsammlung, klar. Dann kommen wir jetzt in den zweiten Absatz, nehmen den hohen Eiweiß- und Fettgehalt. Bla. Und dann in den zweiten Absatz steht es dann drin, ganz hinten. Mineralstoffen, klar. Das kommt aus dem Boden. Calcium, Eisen, Kalium, Magnesium, Phosphor, Selen und Zink, klar. Das ist natürlich von Selen. Sie lagert allerdings auch Barium und natürliche radioaktive Stoffe ein. Tatsächlich. Radium 226 und Radium 228. Tja. Sicher, Bolivien ist der größte Lieferant für die Nuss. Heißt das denn Bolivien, dann vielleicht auch bolivianische oder Nuss? Keine Ahnung. Ich kenne sie nur als Paranus. Aber es liegt ja nah beieinander. Gleiches tropisches, gleiche Tropenzone und so. Ah, hier, ein EU-Importverbot für Paranus. Da kommt das, was Einhard mir vorhin geschickt hat im Chat. Das Aflatoxin ist da auch der Grund für das Einfuhrverbot. Was ist Aflatoxin? Das ist halt dieser Schimmelpilz. Ah, okay, ja. Das ist nämlich in den Schalen drin und zwar immer vielfaches mehr als zugelassen und gesundheitsgefährdend in dieser großen Konzentration. Und darum muss dann für den Import der Nüsse ein Herkunftszertifikat ausgestellt werden, gell? Ja. Falls der Handel ist zurückgegangen. Das ist der Grund. Denn früher gab es überall Paranüsse und jetzt sieht man die kaum noch. Und jetzt auch beim KDW, ich habe dann nach den Paranüssen gesucht, die hatten das, aber die hatten auch nur eine Sorte, nämlich diese eine. Die kam aber, die kam nicht aus. Könnte sein, dass sie aus Brasilien gekommen ist. Ja, doch, weiß ich nicht genau. Von daher war ich sehr erstaunt, dass es halt so wenig Paranüsse gibt. Und ich habe ja dann noch, da müssen wir auch noch drauf kommen, auch Studentenfutter mitgebracht und das war auch völlig paranussfrei. Okay. Also die Paranuss ist irgendwie tatsächlich wohl verschwunden aus der Masse. Denn früher waren natürlich im Studentenfutter vor allen Dingen Paranüsse. Ja, weil die großen schwer ist. Ne? Dann kriegst du natürlich kriegst du halt natürlich dann relativ gut Gewicht rein. Gell? Gegen so ein paar Walnüsse reinmachst oder Haselnüsse, die wiegen nichts. Genau, gewisse Arm, genau. Ja. Ja. Ja, sollen wir mal weitermachen mit der Cashew. Genau. Also auch Paranuss, auch wieder Öl, also aus den Nüssen, aus vielen Nüssen durch den hohen Fettgehalt, wird natürlich Öl hergestellt. Auch da ist ein Speiseöl, was halt sich nicht hoch erhitzen lässt. Dementsprechend eigentlich meistens nur so als Salateöl benutzt wird. Und das ist auch ganz witzig, ist auch eine Quizduell-Frage. Man sieht auf einem Quizduell, eine Frage sieht man so ein Gemüse, was ich eher beschreiben würde. Das sieht eher aus wie eine, eine Aubergine mit gelber Schale oder eine Hokkaido-Kürbis, bloß viel, viel heller. Sieht man ein Foto und dann gibt es auch genau, glaube ich, diese Auswahlmöglichkeiten. Was ist das? Kürbisart, eine Auberginenart, weil Auberginen gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Das dritte ist, Eine nämlich die ungesalzenen. Ich muss warte mal, wie heißt das? Auberginen und das andere ist Zucchini, genau. Es gibt ja auch gelbe Zucchini. Salz. Und auch das Bild abgebildet von dem von der Cashew-Frucht. Und da ist es im wahrsten Sinne, ist es dann wirklich eine Nuss. Ja, ist eine Nuss, genau, die so ein bisschen anders aussieht. Genau. Aber das ist ganz interessant. Das sollten wir uns mal genauer ansehen, denn das zeigt, du hast hier so einen Fruchtkörper und der Samen ist sozusagen außerhalb des Fruchtkörpers, das heißt die Frucht umschließt nicht den Samen, und das ist halt ganz interessant, das ist nämlich typisch für die Nüsse, und dann können wir auch gleich auf unsere rote Variante da kommen. Mhm. Die sehen aus so ein bisschen wie so eine Niere, die Cashew-Nüsse. Genau, heißt glaube ich auch Nierennuss oder so ähnlich. Irgendwas habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich sehe es nicht. Irgendwo stand was von Nieren. Mhm. Diese Cashew-Frucht, eigentlich, also wie gesagt, unten drunter hängt ja nur die Nuss sozusagen. Die Frucht ist auch wohl sehr schmackhaft. Es gibt hier in Berlin einen Laden, der verkauft schockgefrostet sozusagen auch das, was oben drüber hängt. Und es ist sehr, sehr schmackhaft, dieser Saft. Mhm. Mhm. Und ist halt so fruchtig süß, aber überhaupt nicht haltbar. Dementsprechend wird das auch nicht exportiert. Und der Cashew-Baum, der sieht so ein bisschen aus, es gibt immer so, wenn du einen Film siehst, so Wüste, Savanne ist und dann ein bisschen Stein irgendwo, dann sieht man immer aus so ein ganz verbogener Baum. Mit so ganz wenig Grün dran, nur oben sozusagen beblättert. Und der Cashewbaum sieht so ähnlich aus. Mhm. Also der wächst komplett komisch. Das sieht immer sehr, sehr spannend aus. Mhm. Und ja, ist halt auch, was halt eher in dem, ist auch in Brasilien heimisch, gell? Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall ist das Wort Cashew, das kommt eigentlich aus dem Brasilianischen. Okay. Allerdings nicht ursprünglich. Naja, es ist eigentlich ein einheimisches Wort, also Alt-Tupi. Mhm. Acaju, und da ist es halt als ein einheimisches Wort, was ins Portugiesische gekommen ist. Acaju, und aus Acaju dann ins Französische. Acaju eben auch, und das konnten halt die Briten nicht so gut aussprechen, haben daraus Cashew gemacht, und jetzt werden sie immer nach dem englischen Namen benannt. Okay. Obwohl das ja auch blöd ist, warum sagt man da nicht Acaju? Ja, Mahagoni heißt das ursprünglich. Aber Mahagoni, ich glaube, die Bäume, also das ist das Wort für Mahagoni in auf Tupi. Aber das ist ja auch so ein ähnliches Holz. Das ist ja Nussholz, glaube ich. Mahagoni. Auf jeden Fall ein sehr robustes Tropenholz. Mhm. Weshalb man ja Mahagoni auch gut einsetzen kann in Nassbereichen. Ja, genau. Auch ein sehr, sehr hartes Holz, Mahagoni. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, das einzige Holz, was man, glaube ich, in Nassbereichen, da weiß ich nicht, aber jedenfalls das, was man typischerweise in Nassbereichen einsetzt. Also zum Beispiel habe ich hier eine Wohnung, die ein Baudenkmal ist. Ja. Und da ist tatsächlich, das musste dann auch entsprechend nachgestaltet werden, im Badezimmerbereich Mahagoni-Parkett. Ah, okay. Aber ich bin da nur Mieter, also ich habe das nicht bezahlt müssen. Also natürlich schon über die Miete. Miete, klar. Aber das, also die Restaurierung dieses uralten Hauses, das vom Anfang des 18. Jahrhunderts, ist halt nicht billig gewesen. Mhm. Ja. Ja, Cashew gibt es ja auch so, auch mit allen möglichen Flavors, wie die meisten Nüssen. Ja, ach so, da sind wir gerade schon beim stehen geblieben. Flavor. Hier haben wir die andere Art. Hast du die eine schon? Ich habe die erste, die unbehandelte habe ich jetzt schon gegessen. Unbehandelte, und jetzt kommt die behandelte. Mit was ist die denn? Die ist geröstet und gesalzt. Ah, okay, so klassisch sozusagen. Das ist klassisch, das, was man... Auch sehr lecker. Mhm. Die kommt jetzt, wenn ich nicht ganz irre, aus Chile. Mhm. Mhm. Aber es ist eigentlich ursprünglich auch in Brasilien und dann in den Nachbarländern in Brasilien. Ist auch übrigens aus dem Norden. Deshalb auch Akkajou. Mhm. Der übrigens, na, jetzt steht hier plötzlich in dem Wikipedia-Artikel, das ist dann aber problematisch. Also wenn der Mahagonibaum Akkajou heißt, jetzt steht hier, in der indianischen Tupi-Sprache heißt Akkajou Nierenbaum. Mhm. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es halt dieser Baum mit diesen seltsamen Früchten. Ja, die eigentliche Nuss hängt an dem Fruchtkörper dran. Unten der, drunter. Ne? Und, also der sieht halt so ein bisschen aus wie so eine Zucchini oder so? Genau, Zucchini, ja, eigentlich schon, ja. Und unten ist dann nochmal so ein Schnörkel, diese Niere. Genau, da. Und da sind die halt die Nuss drin. Und wie gesagt, das oben drüber kannst du auch essen. Mhm. Kannst du aber in Deutschland nicht kaufen, weil geht halt so schnell kaputt, dass du das eigentlich dann exportiert bekommst. Aber es gibt halt, wie gesagt, hier in Berlin so einen Laden, der macht dann, tut es dann dort vor Ort so zu ernten und tut es dann direkt schockfrosten. Und du kannst es dann sozusagen dann dieses Fruchtmark dann auch direkt dann kaufen und auch benutzen. Schmeckt super geil. Also es ist echt sehr schade, dass es noch nicht so wirklich den Durchbruch hier in Deutschland geschafft hat. Ja. Weil der Cashew-Saft ist einfach super süß. Schmeckt richtig gut. Ja, ich finde die auch unheimlich lecker. Mhm. Und auch immer so weich, das ist so angenehm. Naja, sehr schön. Übrigens, die Schale ist gefährlich. Ne? Oh, wusste ich gar nicht, echt? Ja, die enthält nämlich Cardol, ein giftiges Öl. Mhm. Und deshalb werden die gleich geröstet oder wenigstens erhitzt. Mhm. Also auch die Unbehandelten werden sofort erhitzt, weil diese Erhitzung eben das Öl, also die verdampfen lässt das Öl oder was in der Schale? Das deaktiviert den ätzenden Stoff, denn das ist ätzend. Das ist ein ätzendes Gift. Und das ist schon auf der Haut, macht sich das ätzend bemerkbar. Ja, echt? Okay. Und auf den Schleimhäuten, bei Kontakt mit den Schleimhäuten, schwere Verätzungen. Okay. Also ganz, ganz gefährlich. Weil damit schützt sich halt die Pflanze, bevor das irgendwer kommt und sie weg ist. Das ist genau, ja klar. Und dann, sie will sich ja vermehren. Mhm. Also tatsächlich ist so ein ganz ätzendes Öl. Mhm. Also schon beim Kontakt, wie gesagt, mit der Haut. Und deshalb, wenn die sofort erhitzt, dann ist das Öl deaktiviert und dann kann man es normal verarbeiten. Sonst könnte man es gar nicht so ohne Handschuh verarbeiten. Okay, interessant. Und deshalb siehst du auch nie hier die Cashew-Frucht mit Schale. Ah, okay. Weil man das eigentlich nicht will. Gut, dann wird es schon deaktiviert sein, aber es wird halt dann gleich ohne Schale weiterverarbeitet. Verstehe. Das habe ich mich nämlich auch mal gefragt, warum ist da... Dann kriegt man die nicht mit Schale, ja klar, weil halt die Schale ein Problem macht. Mhm. Ja, von daher bin ich jetzt überrascht, dass man eben auch diesen Fruchtkörper essen kann. Aber gut. Ich glaube, wir müssen mit dir im Bereich weitermachen, oder? Ja, naja, jetzt könnten wir eigentlich auf diese kommen, denn da, dann kann man nämlich nochmal erklären, warum das eine Nuss ist. Okay, wir haben noch eine Nuss, die ist das schmatzt da nicht so, wenn die essen. Ich muss noch ein paar hier zu Ende essen. Eine Nuss ist auch eine questuelle Frage, stimmt. Ja. Die hatte ich noch nicht bei Quizduell. Echt nicht? Ich habe das mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das aus einem Podcast, den es nicht mehr gibt. Okay. Ich bin nicht ganz sicher. Ich kann es jetzt auch nicht mehr nachhören, weil ich die Podcasts damals nicht aufbewahrt habe. Ich glaube, das ist war aus Facts You Don't Need to Know. Also wenn das nochmal jemand findet, hören. Das ist ein Nerd-Podcast. Ingo Schwitters zusammen mit einer Frau, deren Namen ich vergessen habe. Das liegt aber jetzt nur daran, dass ich Ingo Schwitters aus dem CCC sehr lange persönlich kenne. Und der hat einen Podcast gemacht, einen ganz kurzen. Das waren immer nur so ein paar Minuten. Mhm. Und da hat er immer so ein Thema genommen, so ein irres Faktum, wo alle erstaunt sind. Mhm. Und ich meine, da habe ich das damals gehört. Also ich weiß noch nicht so lange, dass es sich da um eine Nuss handelt. Ja, vor allem gibt's, wenn ich jetzt beschreibe, diese Nuss ist rot und die ist nicht flavored und nicht geröstet. Mhm. Man kann aus der einen Nuss sogar. Viele Nüsse. Jeweils. Diese Nuss ist auch sehr weich, hat auch keine schützende Schale. Doch, hier. Ja, eine ganz, aber nicht so eine, nicht so eine holzig schützende Schale. Da sind auch die Nüsse drauf. Das ist, deshalb habe ich doch gesagt, wir machen das jetzt. Ja. Weil beim Cashew das ja genauso ist. Da ist ja dieser Cashew-Apfel. Ja. Cashew-Apfel. Ah, die man tatsächlich auch essen kann. Jetzt sehe ich es auch in der Wikipedia mit viel Vitamin C, genau wie hier. Und darauf sitzt die Nuss relativ klein. Ja. Ja, was hier aber ähnlich, das ist ja auch, naja, wenn du es willst, das ist nicht ganz so eine Zucchini-Form, sondern läuft so ein bisschen konisch, ja. Konisch zu. Ist auch ein rot. Nussobjekt, oder? Ist auch ein Nussobjekt, genau. Dann sieht auch eher aus wie so das klassische Herz. Genau. Herzförmig, wirklich, die sieht wirklich herzförmig aus. Und darauf sind eben die Nüsse. Genau, ganz, ganz klein. Viele, kleine. Ja, grüne, ja. Also, gelblich-grün, würde ich sagen. Ja, und jetzt hat man Hagrid schon essen, aber genau. Wir verraten, es ist eine Erdbeere. Erdbeere, genau. Mhm. Man merkt das ja auch immer drauf rumkaut, dass diese kleinen Nüsse, wenn man einfach so eine Tüte machst, in eine Tüte rein. Ja, ja. Halt, dass sie dann doch schon ein bisschen knacken. Mhm. Und sozusagen isst man da eher die Frucht statt der Nuss. Ja. Und die andere. Was aber ist wie? Ja, sag weiter. Mhm. Die andere ist die Hagebutte. Die Hagebutte, genau. Genau. Also sind beides keine, ist beides kein Obst, obwohl es bei uns als Obst verkauft wird, sondern es sind eigentlich Nüsse. Genau. Das ist schon irre. Ja. Ja, das haben wir jetzt auch in Erfahrung gebracht. Und eigentlich ist das sehr geschickt von diesen Pflanzen. Ja. Denn erstmal haben sie wieder den Samen in der Schale. Mhm. Und da würde ich sogar sagen, wenn die isst, weil die Samen so klein sind, werden die wahrscheinlich auch nicht alle durch die Zähne kaputt gemacht, ja. Sondern verdaut und ausgeschieden. Ja. Und dann gibt es natürlich Fortpflanzung. Was Fortpflanzung, genau, ja. Ja, jetzt nicht bei Menschen, aber bei anderen. Es essen ja auch Tiere, Erdbeeren. Ja. Ja, ist auch eins der das beliebtesten, beliebteste Obst in Deutschland. Ja. Mhm. Oh, lecker. Gibt es auch super viele Sorten. Ja, also ja. Die Erdbeerzeit ist nur jetzt fast vorbei. Ja. Also sind jetzt schon Kirschen da. Mhm. Und man sagt ja immer, dass die Kirschen die Erdbeeren ablösen. Und das war auch beim KDW so. Große Kirschauswahl. Mhm. Kaum noch Erdbeerauswahl. Aber es ist tatsächlich hier deutsche Erdbeeren. Also die letzte Fuhre. Das ist ja immer so, wenn Erdbeerzeit und Spargelzeit und so ist immer zusammen. Und dann kommt plötzlich was anderes. Das ist richtig, ja. Auch eine sehr schöne Nuss, muss ich sagen. Ja. Das glaube ich jeder gerne. Ja. Gut, kommen wir mal zu den klassischen Nüssen mit der. Zu den klassischen Nüssen nach diesem Ausflug in die unklassischen. Wo habe ich mein Pad? Mein Pad ist weg. Ein da Bier. Ist es. Genau. Ich habe so viele Tabs auf. Okay. Von lauter Nüssen. Mhm. Ich tue mal nochmal das Verlinken, dass wir es auch nochmal gemacht haben. Ja, das muss dann noch rein. Unter der Cashew-Nuss, aber da passt es eigentlich wirklich gut hin, wenn man sich da das gut vorstellen kann. Dann hast du die Erdnuss, da weiß ich gar nicht, was das ist. Habe ich auch nicht. Wie? Erdnuss? Achso, klar. Oh, ich war jetzt bei Erdbeere und hatte geglaubt, da fehlt das Beere. Ja. Hab nicht dran gedacht, das ist natürlich die Erdnuss. Klar, ja, Erdnüsse haben wir auch. Ja. Hatte jetzt ein Parsing-Problem. Ja. Weil ich Erd und dann Beere raus und dann, das geht ja nicht. Doch, die Erdnuss, genau, hier haben wir sie. Eine Erdnuss ist, glaube ich, aber was für eine? Sehr, sehr beliebt. Ich glaube, man kennt so, also hier ist es Erdnuss in allen Variationen. Das sind das sogenannte Jumbo-Erdnüsse. Ja, ist gesalzen. Und gesalzen, okay, also so typisch amerikanisch. Mhm. Die Nuss besteht so aus zwei Hälften, genauso wie die Cashew. Mhm. Und ja. Ist gesalzen. Oh, der ist sehr gut. Das Salz ist schön, weil es so schön grob ist. Ja, ist aus also diese kommt aus den USA, diese Sorte, also Jumbo-Erdnüsse aus den USA. Und die gab es halt da nur gesalzen. Da habe ich mir gedacht, wenn, dann nehme ich die, weil die einfach schöner aussehen und irgendwie groß sind und so. Also gar nicht wie, die sieht also eher aus wie eine, von der Größe her wie eine große Haselnuss und gar nicht wie die kleinen Erdnüsse, die man sonst hat. Also fand ich eindrucksvoll, das habe ich sie mitgebracht. Ja, die gibt es auch, also erstmal so, wie ist die Schale? Die Erdnuss ist so eine Art, das ist ein Strauch, soweit ich weiß. Mhm. Und die Frucht befindet sich sozusagen befindet sich in der Erde. Ja, genau, logisch, genau. An den Wurzeln in der Erde, richtig? Ja, Moment, das ist doch eher so eine. Ist sie wirklich in der Erde? In der Erde? Ich glaube ja. Mhm. Ich muss mal einmal gucken. Ich bin nicht sicher. Bist du nicht sicher? Oder wird die. Nee, doch. Die befindet sich in der Erde? Ich glaube, in der Erde oder sehr bodennah. Ja, bodennah, das ist so deshalb. Also Erdbeere, die ist bodennah. Mhm. Ich dachte, die wären auch eher bodennah als in der Erde. Aber wenn ich das hier sehe, jetzt dieses Bild, das ist handgezeichnet, da sind die tatsächlich in der Erde. Tatsächlich. Mhm. Interessant. Weil man sieht ja auch, glaube ich, in der Wikipedia, die sind in einem Bild, dass die, ja, die relativ viele davon mit Erde auch bedeckt sind. Mhm. Also ich glaube beides, dass die wirklich erdnah und im Erdboden sozusagen wachsen und haben halt dann diese typische bräunliche Schale. Typischerweise sind in dieser Schale auch immer zwei von diesen Samen drin, sozusagen. Genau. Und in diese Schale ist praktisch jeder Samen nochmal in so einer braunen Schale, nochmal so einer dunkelbraunen Schale nochmal umhüllt. Mhm. Und da innen drin befindet sich diese zweigeteilte Nuss sozusagen. Mhm. Und genau, es sind 1 bis 2 Zentimeter. Und ist halt so, glaube ich, die bekannteste Nuss, die man hier in Deutschland hat. Die kann man, glaube ich, überall kaufen. Genau. Ja, und da gibt es halt in USA diese Erdnussfarmer mit riesigen Erdnussplantagen. Ja. Ist auch spezielle Geräte dafür. Genau. Und ein bekannter Jimmy Carter war ja mal US-Präsident der Erdnuss. Mensch, Jimmy Carter. Okay. Ja, und auch die werden befallen von Schimmelpilzen und entwickeln dann Aflatoxin. Also das ist in der Tat wohl ein ganz wichtiges Problem bei allen möglichen Nussarten. Ja, das ist natürlich dann problematisch, auch für den In- und Export. Also wird auch Erdnussöl, Erdnussbutter, Erdnussflips wird gemacht. Erdnüsse werden süß und salzig verarbeitet. Also man kann so klassische Zwiebeln mit Salz. Ja. Gibt es aber auch in Schokolade. Mhm. Auch aus einem großen amerikanischen Schokoladenhersteller. Ja. Wie gesagt, das wird eigentlich für alles Mögliche verarbeitet. Ja. Weil du doch einen relativ großen Ertrag hast aus diesen Nüssen. Die in den USA haben sie ja extra diese Jumbo-Erdnüsse auch gezüchtet. Und was kann ich noch zur Erdnuss sagen? Ja, hier ist es sogar abgebildet. Es gibt einen Fruchtstiel. Also praktisch Gynophor, der Frauenträger. Und der schiebt die junge Frucht unter die Erde. Naja. Also sie ist erstmal außerhalb, dann sozusagen zum Schutz oder auch dann zur Fortpflanzung, muss ja auch in der Erde sein. Dann verrottet wahrscheinlich die Haut und dann kann direkt der Wachstumsprozess vor sich gehen. Eigentlich auch wieder sehr geschickt. Also man staunt immer, was die Natur so unter Stress entwickelt. Ja. Also sie schiebt den Samen direkt unter die Erde. Super. Das ist super. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja. Ja, kommt auch aus der neuen Welt, ne? Mhm. Obwohl die so einen altertümlichen Namen hat, also Arachis. Arachisnuss heißt sie deshalb auch. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass die auch als Kakaonuss oder so bezeichnet wird. Mhm. Oder irgend sowas. Und man sieht das auch hier in der Wikipedia. Ich suche nach Kakao. Kakaobohne der Erde. Was ist denn? Mhm. Auch bezeichnet wird, ja. Ja, gibt es halt in allen möglichen Variationen. Mhm. Geröstet, nicht geröstet, gesalzen, flavored. Die hast du jetzt auch nur in der einen Variante. Nur in der einen Variante, weil ich dachte, ach ja, da muss ich nicht so viel von mitnehmen. Das kennt jeder. Und du hast ja, glaube ich, auch nochmal Erdnuss im Mix, ja. Im Mix. Also es ist halt immer, also Erdnuss ist halt nicht das Problem. Auch mittlerweile wird die Erdnuss auch gerne genutzt, also als Träger sozusagen innerhalb von Schokolade. Ja. Also M&M's enthält leider auch wieder Allergene. Ja. Genau. oder zum Beispiel auch in Wasabi-Mantel und so weiter, dass man praktisch dann außen eine Teigstruktur hat oder Schokoladenstruktur und innen drin halt sozusagen die Nuss so als Crunchy-Erlebnis. Ja, Schokoriegel und so weiter werden auch gerne mit der Erdnuss hergestellt. Ja. Erdnuss macht auch relativ schnell satt. Ja. Genau, und ja, was noch so einfällt zu Erdnuss? Ja. Erdnussbutter ist ja gerade im englischsprachigen Raum sehr beliebt. Ja. Und in Niederlanden auch. Mhm. Die essen auch viel Erdnussbutter. Deutschland weniger, obwohl das jetzt auch mehr geworden ist. Genau, man sieht es auch mehr in den Regalen. Mhm. Ja. Es gibt ja so ein schönes Peanut Butter Jelly Pie. Mhm. Kennst du das? Nee. Peanut Butter ist halt interessant, weil es eben auch so süß und salzig ein bisschen vermischt. Genau, also so Peanut Butter Jelly Pie ist halt so ein Kuchen, der halt mit so ein, es ist glaube ich so ein, ich weiß nicht, ob es ein Biskuitboden ist, der hat dann sozusagen, ist dann bestrichen mit Peanut Butter, also mit Erdnussbutter und dann praktisch Marmelade und dann obendrauf hat noch irgendein Topping, meistens Sahne oder gibt es auch mit Frucht und so weiter. Ist in den USA sehr, sehr beliebt. Und auch eine ganz witzige Eigenart ist Peanut Butter and Jelly. Zum Beispiel die Australier essen das so gerne zum Frühstück, also ein Toastbrot. Ja. Auf der einen Seite Erdnussbutter drauf, auf der anderen Seite Marmelade und dann klappen die das so zusammen und wird dann sehr gerne gegessen. In Niederlanden. Mhm. In Niederlanden ist ja das Problem, dass irgendwie dreimal am Tag gefrühstückt wird, gefühlt. Wenn ich auf Tagung in den Niederlanden bin oder sonst irgendwo, da gibt es immer irgendwie erstmal Frühstück, da ist schon irgendwie so labbriges Toast und Erdnussbutter und eben Marmelade. Mhm. Und Mittagessen ist das auch noch so. Und da habe ich eben auch gesehen, da gibt es die merkwürdigsten Varietäten. Also auch Erdnussbutter mit Käse und so. Mhm. Also wird, glaube ich, auch in Holland häufig eingesetzt, in den Niederlanden. Okay. Ich habe das jedenfalls, als ich in den Niederlanden war, ich war ja mal kurzzeitig an der Universität Amsterdam, dann habe ich das irgendwie immer gegessen. Aber ist auch nicht schlecht. Also, klar. Ja. Ja, also das ist auch so, was halt mit der Erdnuss natürlich gerne gemacht wird. Erdnussbutter, ich esse es auch eigentlich auch ganz gerne. Also ich mag auch Erdnussbutter mit Marmelade drauf. Mhm. Eine gute Kombination. Auch wenn diese crunchy Erdnussbutter, die halt noch schöne Peanut-Stückchen drin hat, das ist, finde ich, immer sehr angenehm, ja. Ja. Ja. Mhm. Peanut übrigens dann die Erbsennuss wörtlich. Ne? Peas. Erbsen ist natürlich aus dem Altfranzösischen gekommen. Lateinisch Pisum. Ne? Und das es fällt dann aus. Also Pei auf Französisch wird dann zu Pi auf Englisch. Genau. Also die Erbsennuss. Die Erbsennuss, ja. Wie machen wir weiter? Ja, wie machen wir weiter? Jetzt waren wir bei der Erbsennuss. Da passt ja eigentlich der große Bruder. Dann gibt diese gut dazu. Macadamia. Ja, Macadamia. Ich pack aus, du erzählst was über Macadamia. Ja, also erstmal, glaube ich, mit die größte Nuss, die wir hier haben, oder? Gibt es was Größeres? Nee. Du hast es vorhin gesagt, die größte sei die Paranuss. Stimmt, genau. Ja, doch, stimmt, die haben wir jetzt schon gegessen. Darum habe ich jetzt keinen Vergleich gehabt, genau. Macadamia-Nuss, genau. Also die kannst du beim Händler meiner Wahl in verschiedenen Röstgraden kaufen. Mhm. Das sind, glaube ich, auch nochmal zwei unterschiedliche. Also ich nehme jetzt mir davon von der ganz hellen habe ich, helle ist unbehandelt. Und dann haben wir, glaube ich, noch zwei Röststufen. Okay. Ja, kommt erstmal aus Australien, also auch sehr, sehr weit weg. Die wächst hauptsächlich. Genau. Die ist dort aus Australien importiert, eingeflogen worden. Und wie gesagt, es gibt dort ganz viele Röstgrade und auch unheimlich viele Varianten dann aromatisiert. Da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Auch hier. Aber erstmal jetzt die helle. Leicht gesalzen. Leicht gesalzen. Ich hätte auch ungesalzene bekommen, aber ich habe mir gesagt, wirklich schon so viele habe. Diese Röststufen, das fand ich halt so interessant. Das ist wohl auch eine Nuss, die blutdrucksenkend ist. Aha. Gut zu wissen, dann werde ich die jetzt öfter essen. Darum gibt es die auch mit Schokolade umwickelt, dass sie praktisch nicht so gesund ist. Das wusste ich gar nicht. Genau. Aber es schmeckt sehr gut. Mhm. Und habe ich auch erfahren durch eine Freundin, die ist so Katzenlady. Mhm. Und es ist, man darf Katzen keine Macadamia-Nüsse geben. Mhm. Warum? Es ist irgendwie giftig für die, keine Ahnung, was die da haben. Diese höhere Röststufe merkt man natürlich auch. Viel, viel härter die Nuss. Aber ich finde die niedrige Röststufe, also die anderen habe ich noch nicht gegessen, also super lecker. Mhm. Super lecker. Also eine Spitzensorte. Mhm. Mhm. Ja, sag noch was und dann kann ich die nächste essen. Mhm. Kann nur hier. Also die kannst ja was sagen zu den Vitaminen und so. Genau, also auch ich kann ein bisschen mal Nährwert, 100 Gramm. Eiweiß 7,7, 9 Gramm, also auf 100 Gramm. Fett 72,64. Mhm. Davon aber 16% gesättigte Fettsäuren. Ja, deshalb ist die geröstete auch, obwohl die ja auch schon geröstet worden ist mit Heißluft, dann trotzdem so fettig. Super fettig, ja. Ja. 2% Omega-6 Fettsäuren, 1% Omega-3 Fettsäuren und 81% einfache ungesättigte Fettsäuren, logischerweise. Mhm. Ja, also auch sehr gesund, halt Kohlenhydrate, gut, ist jetzt nicht so gesund, 13,3 Gramm, aber ganz viele Mineralien und Vitamine auch drin. Ah, hier steht es auch, Macadamia-Nüsse sind giftig für Katzen und Hunde. Oh. Die Wirkmechanismen sind unbekannt, okay. Oh. Bei Hunden sind meist vorübergehende Verstopfungen, Schwächen und Lähmungen des Hinterleibs seit 12 Stunden nach dem Aufnehmen die Folge. Mhm. Und wir hoffentlich verraten wir nicht zu viel für Hundefeinde. Ja, ja. Das ist ja leicht zu beschaffenes Gift. Oh, geil. Bei größeren verzehrten Mengen können Opiate die Folgen bis zum Abklingen lindern. Nach 24 und 48 Stunden erfolgt meistens eine vollständige Genesung. Ach, das ist gar nicht tödlich. Mhm. Bei Katzen können Muskelzittern, Lahmheit und Gelenkheitssteifheit oder hohes Fieber auftreten. Mhm. Mhm. Also nicht so gut. Mhm. Ja, ich hatte mal wie gesagt, eine Freundin von mir, die ist auch Katzenfreundin und die isst keine Macadamia-Nüsse und darum durfte man bei ihr keine Macadamia-Nüsse rumstehen lassen, weil natürlich die rund sind. Die spielen natürlich die Katzen gerne damit, weil sie halt durch die Gegend rollen und nagen halt da drauf rum. Ja. Und dementsprechend ist es halt nicht gut. Interessant. Mhm. Interessant. Wieder was gelernt. Ah. Ja, sind halt rund, haben auch so eine grünliche Schale. Die sehen so ein bisschen am Baum aus wie so Kapern. Mhm. Ich war ja in Australien lange und habe da eine gesehen und natürlich auch ganz, ganz viele gegessen. Gehört eine zu meinen Lieblingsnüssen, ist halt auch keine günstige Nuss, also ist relativ teuer, Macadamia. Ja, ja, war vor allen Dingen, weil die jetzt aus Australien eingeflogen kam. Ja gut, ich weiß nicht, wo werden die noch angebaut? Ich glaube nur in Australien, ne? Ich glaube nur, also jedenfalls gab es diese hier nur aus Australien. Mhm. Und nee, stimmt nicht. Ich glaube, es gab welche auch aus Chile. Okay. Ich glaube ja, ich glaube, die sind aus Chile. Auch da natürlich auch für Öle, logischerweise, auch für Kosmetikartikel wieder, weil halt so viele ungesättigte Fettsäuren haben und viele Vitamine wird es natürlich auch für viele Hautpflegeprodukte halt eingesetzt. Da merkt man es auch dann, dass sozusagen Pflegeprodukte mit Macadamia Nussöl halt dann relativ teuer sind, das Grundprodukt. Jetzt sehr teuer aromatisiert, aber Vorsicht, scharf. Okay, erstmal ist sie halt bedeutend rötlicher und hat sozusagen, man sieht so diese, den Gewürzmix so dran kleben. Mhm. Oh ja. Chili. Mhm. Macadamia mit Chili. Oh ja. Passt zwar sehr gut. Also es gab auch noch Mandeln, da kommen wir dann auf Mandeln, aber ja, aromatisiert, das gab es auch noch mit Chili und eigentlich gab es als Mögliche mit Chili. Mhm. Sehr scharf. Ich habe auch Erdnüsse mit Chili und so. Und muss man noch was nehmen. Aber ich habe dann gedacht, gut, einmal Chili reicht. Ja. Wenn man, also bei Mandeln und bei Macadamia-Nüssen gibt es immer eine große Auswahl an aromatisierten. Ja gut, ja, der Fruchtkörper ist relativ groß. Dementsprechend kannst du das gut aromatisieren, gell? Ja. Ja. Aber kann man auch mal essen. Mhm. Du hast einen Deckel, gell? Ja. Mhm. Sehr gut. Ja, sehr gut, sehr scharf, mein lieber Schieber. Mhm. Also, sehr gut, ja. Kann ich empfehlen. Mhm. Ja. Ja, wir haben nachher noch andere Schafe. Mhm. Ja. Ja. Was kann man noch dazu sagen? Nö, ja. Australien. Australien, ja, haben wir eigentlich schon so zu machen. Da haben wir viel gesagt. Und weil wir gerade beim Schafen sind, würde ich jetzt mal etwas einfließen lassen, was auch bei den Nüssen verkauft würde, ohne eine Nuss zu sein. Weil mitten zwischen den Nüssen, also zwischen den aromatisierten, es gab natürlich auch die verschiedenen, also Erdnüsse, glaube ich, mit Wasabi. Ja. Und du hattest Wasabi auch in deinen Shownotes, aber dann habe ich nicht die Erdnüsse mit Wasabi genommen, sondern dieses hier. Das werde ich jetzt mal essen und dir dann auch anbieten. Mhm. Auch mit Wasabi. Okay, danke. Also nicht Schimmel, was da drauf ist. Ja, sieht so ein bisschen aus, ja. Oh, sehr lecker. Ja, sieht auch ein bisschen schimmelig aus. Muss man einfach mal so sagen. Sind klein, rund, sehen aus wie Erbsen. Das ist arg. Das sind Erbsen. Ja. Getrocknete Erbsen. Trockene Erbsen mit Wasabi. Mhm. Das fand ich interessant. Ja. Da wir sowieso über die Erbsen gesprochen haben, habe ich mir gedacht, ach, kann man mal mitnehmen. Mhm. Einfach um was anderes zu haben. Also ist auch ein schöner Snack. Nusspause. Mhm. Und es sind natürlich auch ähnliche Allergene. Also es gibt Leute, die sind tatsächlich gegen Erbsen allergen. Mhm. Ja, allergisch. Und zu Erbsen lässt sich viel sagen. Dann gibt es die Erbswurst. Das war ein Nahrungsmittel, das man in Deutschland eingeführt hat, um möglichst das Heer billig zu versorgen. Und dann hat man auch den Soldaten irgendwie noch extra Geld gegeben, wenn sie sich verpflichten, eine Zeit lang nur Erbswurst zu sich zu nehmen, nur Erbsensuppe zu sich zu nehmen. Mhm. Und hat also tatsächlich Menschenversuche gemacht. Und die Leute sind dann oft auch verrückt geworden, weil offensichtlich das nicht so bekömmlich ist, sich monoton nur noch aus Erbsen zu ernähren. Mhm. Dennoch gibt es bis heute die Erbswurst, also dieses Billigprodukt oder diese billige Versorgungsmöglichkeit gibt es noch. Und ich habe auch ganz ehrlich, muss ich auch zugeben, weil das ja immer so ewig haltbar ist, ich habe eine Erbswurst zu Hause für den Notfall. Mhm. Auch mal schnell einen Teller Erbsensuppe rausmachen. Selten. Aber wenn Not ist, gerade im Winter, wenn man gerade nichts zu essen zu Hause hat, passt das immer. Ja, ich habe gerade gelesen, dass die Erbse durch den Verein der Erhaltung der Nutzungsvielfalt, VEN, zum Gemüse des Jahres 2009-2010 gewählt wurde. Ja, kann man machen. Mhm. Ja, ist halt in so einer Schote drin sozusagen. Mhm. Die Erbse ist dann sozusagen auch der Samen. Mhm. Und kann man halt auch gut trocknen und halt genau zum Snacken nutzen, beziehungsweise dann aromatisieren. Mhm. Und ja. Ja. Und wir kennen die Erbse aus vielen Märchen. Genau. Prinzessin auf der Erbse. Ja. Die Heinzelmännchen, die außer Kraft gesetzt werden mit Erbsen. Mhm. Was falsch steht, weil hier in der Wikipedia steht Erbsenmus, geht auch als Lieblingsspeise von Zwergen und Heinzelmännchen. Klar, Zwergen sind klein, deshalb die kleinen Erbsen. Aber die Verbindung zu den Heinzelmännchen ist halt, dass die Erbsen ausgeschüttet werden und dann die Heinzelmännchen die Treppe runterfallen in der Geschichte von den Heinzelmännchen. Erbsen ist auch, glaube ich, so eine Sache, die auch, also auch, glaube ich, vielen Kindergeschichten vorkommt, damit auch kleine Kinder Erbsen essen, als, als Gemüse sozusagen, um die auch dran zu gewöhnen. Ja. Nutzt man natürlich auch häufig da so Märchen und Geschichten, um halt auch kleinen Kindern Gemüse essen beizubringen. Genau. Ja, kommen wir also wieder zurück zu unseren Nüssen. Genau. Ja, wir haben ja noch, ne? Die haben wir noch. Ah ja, mach mal. Und dann kommen die Mandeln. Was ist das? Ach, das ist ein Chili noch. Ja, hier ist noch eine Chili. Oh ja, die ist später. Die ist mir zu scharf. Ja, jetzt kommen wir auch wieder zu einer großen Nuss. Da müssten, waren da nicht sogar zwei? Ja, weiß ich nicht genau. Doch, es müssten zwei davon da sein. Ich habe da wieder gesalzen und ungesalzen. Liegt da bei dir noch eine hinter dem? Also hier liegen nur die Mandeln. Ja. Was ist das hier? Doch, das ist die. Ist die nicht hier? Das ist doch auch karamellisiert, kann das sein? Guck mal bitte. Genau, ah ja, da habe ich. Nee, das sind die. Genau, die habe ich nämlich noch in karamellisiert, nicht in ungesalzen. Also ich habe nur die gesalzene Variante und dann nochmal die gebrannten. Okay, was wir jetzt hier essen, ist eine Pekannuss. Genau. Die sieht so ein bisschen aus von der Grundform wie eine Walnuss. Mhm. Ist auch ein, gehört auch zu den Walnussgewächsen. Schmeckt aber bedeutend holziger als eine Walnuss. Ja, holzig. Auch zum Schluss etwas bitterer. Mhm. Ist aber verwandt mit der Walnuss. Okay. Ist auch eine Juglandaceae. Mhm. Aus Nordamerika. Mhm. Ist auch im Wappen von Texas drin. Mhm. Genau, weil sie da auch herkommt. Mhm. Texas und Louisiana sind praktisch die Gebiete, wo die wächst. Mhm. Und nach Norden dann auch noch Memphis, Tennessee und so. Auch noch. Ja. Im Prinzip auch das gleiche im System wie halt die Walnuss. Die hat außen eine grüne Schale. Die vertrocknet halt, springt auf. Dann hast du sozusagen die innere Schale von dieser Pekannuss. Und dann ist, befindet sich innen drin ähnlich wie die Walnuss so in so zwei Hälften. Ja. Sozusagen dann auch die Pekannuss. Und schmeckt ähnlich wie eine Walnuss. Bisschen holziger. Ich finde eigentlich die Walnuss leckerer. Ja, finde ich auch. Sagen. Also was die Leute jetzt alle mit ihren Pekannüssen wollen. Ich glaube, diese kamen sogar aus Mexiko. Okay. Obwohl das gar nicht das Hauptanbaugebiet ist. Okay. Naja. So, und dann habe ich noch eine. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich aus den USA. Das sind Pekannüsse, sogenannte gebrannte Pekannüsse. Ja, also in Zucker gebrannt. Ja, genau, karamellisiert. Karamellisiert. Guck mal, die schmecken. Ja, erstmal natürlich haben wir diese Karamell. Ja, so ein bisschen wie gebrannte Mandeln, so sehen sie aus, so spielen sie sich auch an. Mhm. Stimmt. Das Holzige geht so ein bisschen unter. Mhm. Das ist eigentlich besser. Eigentlich besser. Die eigentlich auch interessanter fast als gebrannte Mandeln. Mhm. Aber auf die Mandeln kommen wir ja noch. Ich habe keine gebrannten mitgebracht, hätte ich auch mitbringen können. Aber andere. Nee. Mhm. Das unterdrückt so ein bisschen dieses Holzige. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Sehr angenehm. Sehr angenehm, finde ich auch. Ja. Mhm. Ja. Kann man? Kann man essen. Das Schöne ist, bei so einer großen Nuss, du hast viel Fläche. Mhm. Da kann sich natürlich auch viel. Ja, ja. Auch diese schrumpelige Oberfläche führt natürlich auch dazu, dass sich da was, dass da irgendwie. Es gut haftet, gell? Es gut haftet. Ne? Mhm. Dieses, das Karamellisierte. Ja. Ja, das ist interessant. Pécanier ist ja französisch. Ich versuche gerade herauszufinden, warum sie so heißt, wie sie heißt. Mhm. Pecan auf Englisch. Vielleicht steht da was. Unterschied zwischen zur Walnuss, warum die eigentlich besser ist. Mhm. Die Schale lässt sich auch ohne Nussknacker öffnen. Ah. Die ist etwas dünner. Und angeblich ist die auch leicht süßlich. Ja, probiert, das können wir jetzt nicht rausfinden, weil wir einmal die salzige Variante hatten und jetzt die mit den mit dem Karamell, was sowieso süß ist. Mhm. Außerhalb Nordamerikas werden die heute auf Hawaii, Australien, Brasilien, China, Israel, Peru und Südafrika kultiviert. Also das wird Mexiko nichts erwähnt. Außerhalb von Nordamerika. So. Das war so der Punkt. Ja. Der Nordmexiko ist auch hier auf der Karte eingezeichnet, gehört sogar noch zum Standardanbaugebiet. Mhm. Und da kommen die her. Ja. Genau. Auch von den Blättern her. Ah, Algonquin ist das Indianersprache. Okay. Und bedeutet not requiring a stone to crack. Mhm. Aber das ist doch nicht schade, ist doch so. Ja, schön. Weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch falsch übersetzt. Da müsste man sich jetzt mit dem Algonquin beschäftigen. Ja. Wahrscheinlich bedeutet Pekan New Cracket oder so. Mhm. Da ist, glaube ich, ob da wirklich noch das Wort für Stone, also für Stein integriert ist, vermag ich nicht zu sagen. Mhm. Ja. Sehr gut. Da gibt es eine Quellenangabe. History of Pekans. Naja, ob das so eine verlässliche Quelle ist. Okay, naja. Also nur, dass wir es mal erwähnt haben. Ja, es ist Caria Illinoisensis auf Lateinisch. Mhm. Caria ist, glaube ich, Nuss und Illinoisensis ist ein Wort für Nuss, Lateinisch. Also ich glaube sogar für Walnuss ist das Wort. Und Illinoisensis, also neben Juglans, aus Illinois. Ja, gut. Dann muss ich auch mal einen Schluck Wasser nehmen. Ja, zum Neutralisieren. Ich merke halt doch, dass diese Nüsse sehr zum Trinken anregen. Ja? Ich denke, Mandeln werden jetzt der Übergang zum Mandeln. Wie willst du anfangen? Mit welcher Mandel? Mit der Naturbelassen. Genau, also Mandel kennt glaube ich auch jeder. Ja. Du hast jetzt hier naturbelassene Mandeln, also dementsprechend ist diese zweite schützende Haut sozusagen mit drauf. Mhm. Die natürlich dann irgendwie als weiße Mandel kaufst, dann sind die. Ja, die weißen Mandeln, die wollte ich nicht nehmen, weil die natürlich gebleicht sind. Na. Das stand da dran. Chemisch gebleicht oder irgendwas Abschreckendes und da habe ich mir gedacht, oh nee, jetzt nicht, nicht irgendwie. Ja, ganz interessant beim Mandelbaum. Ja. Blüht wunderschön. Ja. Sehr zu empfehlen, das Mandelblütenfest in der Pfalz. Mhm. In der Pfalz wachsen auch Mandeln. Ja, das ist ja die Toskana Deutschlands. Genau. Toskana ist ja die Pfalz Italiens. Ja. Und Mandel ist auch sehr, sehr universell einsetzbar. Also erstmal klar als Nuss. Dann, wie du schon sagtest, blanchiert, Karamell, Bittermandel und so weiter. Ja. Dann Mandelcreme, Mandelöl und Mandelmilch. Mhm. Ja, habe ich auch im Kühlschrank, wollte ich mitbringen, habe ich vergessen. Mhm. Mandelmilch, genau. Obwohl die ja meistens aus, also die ich habe, tatsächlich aus Mandeln gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich die richtige, die Erdmandel ist ja eigentlich eine ganz andere Frucht, aus der die echte Mandelmilch hergestellt wird. Also die Erdmandelmilch eben hergestellt wird. Aber es gibt auch die Billigvariante aus Mandeln. Und da wird im Prinzip ein bisschen Mandel, ganz fein zerkleinert, ein bisschen mit Wasser versetzt. Und dadurch kommt halt durch dieses zerkleinerte Mandel plus das Wasser, wird es dann so trüb. Und man bekommt halt davon eine sehr, sehr wohlschmeckende Mandelmilch. Mhm. Und auch die Mandeln selber schmecken. Sehr gut, ja. Auf den Jahrmärkten und so weiter kennt man natürlich in Zucker gebrannte Mandeln. Ja. Mhm. Und was kann man noch zum Mandel sagen? Mandel ist verwandt mit der Pflaume oder Zwetschge. Okay, wusste ich jetzt gar nicht. Ja, merkt man sofort. Mhm. Der lateinische Name für den Mandelbaum ist nämlich Prunus. Mhm. Und das ist der Name für die Pflaume. Okay. Ist auch ein Rosengewächs. Auch ein Rosengewächs. Genau. Und was habe ich noch? Je nachdem, welche Art, nimmt man eben die Frucht, die Zwetschge oder den Kern. Also es ist eigentlich gar keine richtige Nuss, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Guck mal. Denn es ist der Kern dieser Frucht. Okay. Und das ist eigentlich nicht das Wesensmerkmal der Nüsse. Ja, das stimmt. Das ist Steinobstgewächs. Das ist ein Steinobst, ja. Trinus amygdalae. Amygdala ist das lateinische Wort für die Mandel. Steinobstgewächs. Ja, also wir essen wieder was abweicht von den Nüssen. Von Nüssen, genau. Das sehe ich gerade auch in der Wikipedia. Es wird meistens mit Nüssen zusammenverkauft, aber es ist keine Nuss. Sondern tatsächlich der Kern einer Frucht. Der Pflaume. Aber jetzt bitte nicht die Pflaumenkerne essen. Ja. Ich sehe gerade in der Wikipedia, unter Mandelbaum ist auch der Pfälzer Mandelpfad verlinkt. Mhm. Genau. Sehr schön. Ja. Ja, Schleedorn ist der, ist das Bild unter Prunus. Also auch das ist damit verwandt, die Schlehe. Mit der Pflaume und die wiederum mit der Mandel. Ah, sehr interessant. Mantel kann Spuren von Zucker enthalten in der Frucht, okay. Mehr als bei Nüssen. Ja. Bei Nüssen ist es ja relativ. Du hast jetzt gerade diese Mandeln gegessen, die schmeckt süß, da ist kein Zucker dran. Das ist völlig naturbelassen. Das ist ja der Unterschied zu Nüssen. Aus Italien. Wenn ich recht informiert bin. Genau. Ja, seltsamer Mandelpfad. So kann man beim Genuss von 20 Gramm Mandeln täglich das Risiko einer Herzkrankheit halbieren. Mhm. Außerdem sind sie für cholesterinsinkende Wirkung bekannt. Mhm. Also, ich glaube, es ist gesund, viel Mandeln zu essen. Ja. Kein Wunder, dass die Pfälzer so alt werden mit dem Mandelpfad. Da siehst du mal. Und den großen. Mal die andere Mandel. Die etwas ungesündere Mandel. Da sage ich mal nichts dazu. Okay. Du sagst, was es ist. Du wirst es sofort merken. Das ist sehr charakteristisch. Also die rochen schon charakteristisch. Also ich hätte sie auch alle da am Stand probieren können, was ich getan habe. Mhm. Aber die, also ganz, ganz klar. Scharf. Ja. Was ist es? Außer Salz natürlich. Eine Meerrettichart. Nee. Nee? Nee. Nee. Der Geschmack ist ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Also da müsstest du als Koch auch sofort drauf kommen. Senf? Nee. Ich fasse es nicht. Einmal darfst du noch raten, dann sage ich es. Also es ist auf jeden Fall, schmeckt wie Meerrettich. Ja. Weil das eine Zutat ist, die in vielen Meerrettichen wahrscheinlich drin ist noch. Also nicht im Frischen, aber wenn du den angemacht kaufst. Das ist auf jeden Fall scharf, salzig. Ja. Also man merkt es richtig. Also es ist Knoblauch. Ah, okay, stimmt. Das Scharfe. Mhm. Mhm, Knoblauch, ja. Tatsächlich, Knoblauchmandeln. Knoblauchmandeln. Mhm. Die wollte ich nehmen, das war das Exotischste, was sie hatten. Die haben auch Chili-Mandeln gehabt und verschiedene süße Sorten, gebrannte Mandeln. Dann verschiedene süße Mandeln haben wir auch gleich noch als Kontrast dazu. Mhm. Wo sind die eigentlich? Ja. Ah ja. Da habe ich gedacht, gut, dann machen wir den Kontrast jetzt wirklich radikal. Ja. Nehmen die Knoblauchmandeln. Ach, krass. Und dann die Süßen hinterher. Da hast du aber wieder viel gekauft von diesen Süßen. Oh, es hat geklingelt. Ja. Interessiert uns erstmal nicht, oder? Interessiert uns erstmal nicht. Nee, das ist wieder so ein Postbote. Mhm. Die streiten doch. Ja. Ja, ich lecke erstmal ab, die ist ja so leicht weiß. Mhm. Ah, das verstehe ich. Mhm. Davon habe ich mehr gekauft. Mhm. Ja. Ja, ich dachte, die sind bestimmt lecker. Da ist auf jeden Fall Zimt drin. Ja. Die sind auf jeden Fall mit Schokolade. Ja. Und außen ist es so Puderzucker. Ja. Mhm. Sehr lecker. Ist innen drin irgendein Alkohol? Nein. Nein, ist einfach Mandel. Mhm. Also sie heißen offiziell, sie werden unter dem Namen Zimtmandel verkauft. Mhm. Es steht aber auch gleich dran, dass sie mit Schokolade sind. Und ja, Zimtmandel. Ja, und da habe ich mir gedacht, da nehme ich gleich ein paar mehr, die werden mir bestimmt schmecken. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja, leider steht in der, Wikipedia nicht viel von der Symbolik der Mandel. Wird auch gerne in der christlichen Ikonografie verwendet. Die richtig wichtigen Heiligen, Maria und Christus, sind oft in so einem mandelförmigen Heiligenschein, heißt Mandorla. Auch ein Wort für Mandel. Eben Amygdala, das Amygdala ist das griechische Wort, was ins Lateinische übernommen worden ist. Mhm. Und dann gibt es nochmal das lateinische Wort Mandorla. Und das zeigt eben an, dass jemand besonders wichtig ist. Okay. Also ein einfacher Heiligenschein ist für die Heiligen, und für Jesus und Maria gibt es halt diesen Ganzkörperheiligenschein. Mhm. Die sogenannte Mandala. Mhm. Ja, es gibt ja in den Ländern, wo es auch viel Mandel gibt, wie zum Beispiel in Spanien, gibt es ja einen, den ganz bekannten spanischen Mandelkuchen. Ja. Und das ist ein Kuchen, der ohne Mehl hergestellt wird, weil natürlich die Mandeln, wenn die fein zerkleinert sind, sind ein guter Mehlersatzstoff. Und dementsprechend kann man halt einen Kuchen herstellen ohne Mehl. Also im Prinzip gemahlene Mandeln, ein bisschen, also ich nehme meistens ein bisschen braunen Zucker, ganz viele Eier, 6 Stück, ein bisschen Zimt, eine Vanilleschote, Zitrone. Und dann kannst du sozusagen das alles zu so einer, tust du halt das Ei trennen, tust das Eiweiß steif schlagen und gibst dann halt langsam sozusagen die Vanilleschote, eine abgeriebene Zitronenschale und das Mandelmehl oder die gemahlene Mandel mit dazu und ein bisschen Zimt. Und dann wird das Ganze so eine richtig cremige Masse und die tust du dann im Prinzip dann in den Backofen rein, in eine Springform, gut vorheizen und dann so 40, 45 Minuten backen, dann wird das richtig schön luftig, lecker und dann macht man normalerweise, röstet man noch ein paar Mandelsplitter in der Pfanne ein und macht die dann praktisch noch oben drauf. Manche machen dann noch ein bisschen Honig dazu und ein bisschen Puderzucker oben drauf und dann ist es natürlich ein ideales Essen mit einer Kugel Eis dazu, ist so typisch. Ja. Mallorquinisch. Ja. Und Mallorquinisch ist auch, beziehungsweise eher valencianisch. Mhm. Aus der Region Valencia kommt es, aber es gibt es natürlich auch im Sommer auf Mallorca. Die Horchata de Chufa. Horchata de Chufa ist ein Getränk aus Mandel, also Mandelmilch, aber eben wichtig. Also Entschuldigung, ich habe jetzt wieder auf Spanisch fast gesagt, also auf Katalanisch, Valencianisch sagt man das im Plural, also die Erdmandel, Chufa, Chufes dann, auch Schata de Chufes. Das ist halt diese Erdmandel, das ist halt eine ganz andere Frucht, also Erdmandel, die halt eben tatsächlich auch in der Erde wächst. Tigernuss wird die auch genannt. Das ist ein Gras eigentlich, sieht auch so aus wie Gras, ein sogenanntes Zyperngras und die Wurzel davon ist halt, eine Wurzel ist halt so eine, ja, so etwas, was aussieht wie eine Mandel, aber es ist halt eine Erdmandel, eine andere Frucht. Und die wird eben genommen und daraus wird dann die Milch hergestellt, also indem man das halt so also zerkleinert und so und ist ja sehr ölig und da wird so eine Art Milch entsteht daraus. Habe ich dann auch noch mit Wasser verdünnt, das weiß ich nicht genau. Und bei heißem Wetter gibt es das dann eisgekühlt an jeder Straßenecke. Sehr schön. Also unbedingt, wenn man irgendwo in Katalonien ist, trinken. Es gibt auch so eine Art Eisdielen, Chaterias und so, wo man dann tatsächlich solche Mandelmilch trinken kann. Und es ist wirklich sehr, sehr erfrischend. Und gut, es ist natürlich Fett, klar, aber es ist eben nicht wie Milch. Also man braucht da keine Angst zu haben mit Laktoseintoleranz und so. Also kann man gut, gut essen. Dazu gibt es dann auch meist so ein spezielles Gebäck. Und ja, ist empfehlenswert. Ach ja, und, das kann ich bei der Gelegenheit auch sagen, ich habe ja mal diese Soylent getestet. Das ist so ein Nahrungsmittelersatzstoff aus den USA, Soylent, in Anlehnung an Soylent Green, Science-Fiction, Soylent. Soylent Drink. Genannt, Soylent Drink und das kann man eben den ganzen Tag über zu sich nehmen, weil da alles drin ist, was man braucht, was der Körper braucht. Und dann habe ich gesagt, ja, wie schmeckt das denn und so. Und es schmeckt ziemlich genau wie auch Horchata de Chufes. Also wie diese Erdmandelmilch. Also das ist, glaube ich, wirklich am ähnlichsten. Ich wollte da immer noch mal einen Blogbeitrag drüber schreiben und dann würde ich auch, würde ich das auch mal erwähnen. Und gab es das in Puderform oder was ist das? In Puderform. Okay. Puderform, da kommt ein bisschen Öl dazu und Wasser und dann löst man das in Wasser. Also erst löst man es in Wasser auf, dann kommt das Öl dazu, muss halt geschüttelt werden, trennt sich dann im Kühlschrank auch wieder so ein bisschen, sieht dann etwas ätzend aus, wenn es sich getrennt hat. Aber gibt halt tatsächlich so eine ja, milchige Konsistenz und schmeckt irgendwie wie Mandelmilch. Okay. Sehr interessant. Ja. Nie gesehen. Können wir auch verlinken. Habe ich schon gemacht. Oh, super. Kommt alles in die Show Notes. Ja, bevor ich jetzt hier die Zimtmandeln aufesse. Ja, sollten wir weitermachen. Wenn wir keinen Hunger mehr haben, nehmen wir was anderes. Du wie sagst. Machen wir denn weiter? Ja. Du hast jetzt noch ein paar Sachen liegen. Naja, also. Wir könnten ja einfach ganz gut vielleicht mal in die Nicht, wenn wir schon bei den Nicht, Nüssen sind, können wir auch gleich zu den Pinienkernen gehen. Das ist ja auch keine richtige Nuss. Genau. Dann machen wir die. Wird auch meistens an der Nusstheke verkauft. Ja. Nehmen wir erstmal die Pinienkerne, genau. Machst du mal auf? Ja. Ich habe noch eine Nuss hier. Mhm. Oder ich lege die mal zur Seite. Eine Mandel, meine ich. Ja, Pinienkerne auch unheimlich teuer. Unheimlich teuer. Ja. Und genau, ist im Prinzip der essbare Kern sozusagen oder essbare Samen der Pinien, wie heißt das, Zapfen? Genau, Zapfen heißt es, gell? Genau. Genau, und das, die sind so, genau. Von Pinien. Mhm. Und, mal hier rausfuchteln. Und die haben sozusagen in ihren, wie soll ich denn sagen, in ihren Inneren sozusagen so kleine, ja, bräunliche, ja, Schalen drin, da ist halt diese Pinienkern drin, also auch nur das mittlere daraus. Mhm. Gab halt auch leider nur in so, glaube ich, gebleicht. Ich weiß. Nee. Sieht hier auch so aus. Ja. Und dementsprechend ist auch sehr ein großer Aufwand, das aus diesen Mini-Gehäusen erstmal rauszulösen. Ja, ja, das ist um an diesen Pinienkern ranzukommen. Also erstmal hat dieser Zapfen hatten natürlich nicht viele davon. Hier, das ist eine Kiefer, die Pinie. Mhm. Und dementsprechend ist halt nicht so eine Massensache wie halt eine Erdnuss oder eine Walnuss. Und dementsprechend ist es halt. Ja, schmeckt aber gut. Sehr gut. Kann man so essen. Ja. Jetzt auch der Samen. Der ist natürlich in der Pinie drin, obwohl das schon so ein bisschen eher, glaube ich, fast nussartig ist. Denn das ist ja kein Fruchtkörper, der die Pinie umgibt. Sondern dieser Zapfen, der enthält eben dann die Samen, wenn das aufklappt, die Samen halt offen. Genau. Ja, ja, interessant. Da müsste man sich mal genauer mit beschäftigen, was das eigentlich ist. Ob das wirklich als, ich hatte vorhin den Pinienkern hier, das Fenster leider zugemacht. Ja, in der mediterranen Küche beliebt, klar. Auch hoher Brennwert und so. Also. Sehr fettig. Unheimlich fettig. Ja. Und, also ich nutze ja, wenn ich ganz viele Pinien habe, um Pesto zu machen. Ja, genau. Pesto ist halt ein Pinienprodukt sozusagen. Genau. Echtes Pesto, da müssen Pinien rein. Genau. Also echtes Pesto besteht sozusagen aus Pinien, Basilikum, Öl, Parmesan und Salz. Mehr nicht. Und das Ganze wird dann sozusagen typischerweise in einem Mörser klein gemacht, weil man darf es eigentlich nicht mit dem Mixer machen, weil durch das Mixen entsteht Wärme. Und das ist nicht sehr förderlich für das Ganze, weil es ist nämlich eine kalte Soße und die man halt hervorragend dann zu Pasta essen kann. Ja. Und ich glaube, das ist auch so das Grundrezept oder das Urrezept, oder? Was war das? Ja, es wird Pasta gemacht. Es gibt einen bestimmten Ort in Italien, wo das sozusagen das Lokalgericht ist, Pontremoli. Das liegt an der Grenze zur Toskana, schon in der Toskana, aber ganz nah an Ligurien und der Emilia-Romagna. Und die machen eine ganz altertümliche Nudelsorte, die heißen Testaroli. Da denkt man an den Kopftester, aber Tester war ursprünglich die Tonscherbe. Und das daher der Kopf, weil das ist wie so ein Tonkrug. Und diese Testaroli, das gibt es bestimmt in der Wikipedia, die gibt es halt nur da. Und die heißen deshalb so, weil die in so, ja, in die Form der Nudeln werden halt geformt in tatsächlich so Tonscherben, also Tonstücken. Also wahrscheinlich ehemalige Behältnisse, wo man dann noch die Form nutzen kann für die Herstellung dieser Nudeln. Und die werden klassischerweise mit Pesto gereicht und schmeckt auch super. Also sollte man essen. Also wenn man da mal langkommt, da kommt man lang. Denn das ist die einzige Autofahrverbindung, die man da nehmen kann, wenn man von Norditalien in die Toskana fahren kann. Ja. Da die Autobahn bei Parma. Und wie gesagt, also Halt machen in Pontremoli, wo es auch zweimal im Jahr eine Buchmesse gibt. Das ist sonst eine ganz kleine Art. Und dort in ein beliebiges Restaurant gehen, gibt es sehr viele, weil da die Küche halt sehr, sehr gut ist, weil eben die norditalienische und die toskanische Tradition aufeinandertreffen. Und dann aber sofort als Vorspeise erstmal Testaroli bestellen und dann ist man wahrscheinlich schon so super satt, dass man gar nichts anderes mehr will. Aber die haben auch noch andere Leckereien dort und auch konditormäßig sehr gut. Ich habe eine Zutat vergessen, Knoblauch. Knoblauch, ja, Knoblauch. Das ist das, was ich noch vergessen habe. Aber genau. Ja, und da man halt nicht das ganze Jahr die Zutaten bekommt, also Basilikum bekommt, genau, wird halt im Winter das rote Pesto gemacht. Genau, mit getrockneten Tomaten. Getrockneten Tomaten, ja. Das ist eine Variation davon, ja. Genau. Aber mittlerweile wird auch Pesto, also das ist das Klassische mit, man kann auch variieren, weil Pinien kennen sehr teuer sind. Mhm. Viele nutzen dann auch Nüsse sozusagen als Alternative. Ja, aber das ist dann nicht das richtige Pesto. Nee, ist kein echtes Pesto, klar. Aber auch sehr lecker. Dann viele statt Basilikum, viele haben auch schon mit Petersilie Pesto hergestellt. Mhm. Ja. Was sich meiner Meinung nach nicht so gut passt, aber ist halt sehr, sehr variabel sozusagen. Ja? Mhm. Ja, also traditionell ist nur das grüne Pesto. Mhm, genau. Ne? Vorsicht. Und das rote Pesto heißt Pesto Rosso, oder? Pesto Rosso, ja. Genau. Das ist dann der Ersatz, wenn man gerade kein Basilikum hat. Mhm. Muss ich mir noch vermissen und verlinken? Pesto Rosso. Ja. Ich verstehe. Ja, und von dem Zerstampfen mit der Hand kommt das Wort Pesto auch. Ne? Pasteurisieren oder was heißt das? Zerstampfen? Der Stampfer ist eigentlich provenzalisch, bist du. Also ist der Stampfer. Achso, ist der Stampfer, okay. Im Mörser, wie heißt denn das sonst? Das eine ist der Mörser, wo man es drin macht. Und dann gibt es halt den Schwengel, den man in den Mörser steckt, um das alles zu zerdrücken. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Genau, ich kann mal gucken. Stempel oder sowas. Stempel, genau. Stempel heißt das, genau. Genau, und das heißt auf provenzalisch bist du. Mhm. So heißt auch das Gericht auf provenzalisch. Das ist, wie heißt es denn? Auf okzitanisch. Okzitanisch ist der richtige Name. Und da ist es also aus der Provence, ist das Gericht dann nach Ligurien gekommen. Mhm. Das grenzt ja an das okzitanische Sprachgebiet. Die haben also das Bistou übernommen und haben da das Pesto rausgemacht. Mhm. Und deshalb gehört es halt zur ligurischen Küche. Und Ligurien grenzt ja eben an Norden, an die Toskana. Also im Norden der Toskana gibt es das noch. Da kommen eben die vielen Traditionen zusammen. Stößel, ne? Stößel. Genau, Stößel. Jetzt haben wir es. Ja. Nicht Stempelstößel. Ich habe gerade auch überlegt, wie es heißt. Aber wenn dann. Ja. Schale ist der Mörser. Mhm. Ja, das ist immer doof, wenn man das vorher nicht weiß. Aber das konnten wir uns nun wirklich nicht so im Detail vorbereiten. Mhm. Ich mag das immer nicht, wenn man als Hörer schon weiß, was die Leute denken, genau, nicht auf das Wort kommen. Ich werde mich bessern. Ja, dass ich dieselben Fehler mache wie andere auch. Gut, dann sind wir durch. Kommen wir jetzt, genau, die können wir auch gut rösten, und so weiter. Das waren jetzt die Pinienkerne. Jetzt kann man nicht auf Pistazien. Entschuldigung, Pinienkerne. Also die grüne Variante auch so klein. Mhm. Halt, wir müssen die anderen erst nehmen. Das sind, glaube ich, die wir zuerst nehmen. Das sind nämlich die naturbelassenen. Also sind normalerweise in der Schale, aber hier hat man uns die Schale schon abgemacht, obwohl man die auch mit der Schale kaufen konnte. Genau. Ist auch keine Nuss, gell? Muss man mal dazu sagen. Ja. Ich liebe Pistazien. Gibt die auch. Du erinnerst dich, mein Pistazienkonsum zum letzten Urlaub war auch wieder sehr, sehr hoch. Ja, weil man den in den Mittelmeerländern halt günstig große Mengen kaufen kann, weil die eben wissen, was gut ist. Ja, wächst an einem Baum die Pistazie. Das könnte ja trotzdem sein, dass sie dann ein Nutz ist. Und das ist sie auch. Nein, das ist eine Steinfrucht. Ist eine Steinfrucht. Genau, so wie die Mandel. Keine Nussfrucht, genau. Mhm. Steinfrucht, wie die Mandel. Genau, also ganz ähnlich. Also wenn man über Mandeln spricht, kann man durchaus auch über Pistazien sprechen. Lag ich gar nicht so falsch. Ich habe erst gezögert, welche zu kaufen. Dann habe ich es aber doch gemacht. Mhm. Bitte, nimm den Rest. Ja, die sehen aus an einem Baum, wie so, die wachsen in so ein, an so einem Stiel, die sehen ein bisschen aus wie Weintrauben. Mhm. Das ist etwas größer und haben halt auch eine weiche Schale. Mhm. Die fällt dann zu Boden, trocknet aus. Dann hast du diese typische Pistazienschale, diese holzige. Und in dieser Pistazienschale befindet sich halt dann die Pistazie. Und die hat halt so, ja, so einen grünlichen, eine grünliche violett Farbe. Oder rosa. Ja? Ja. Guck dir das Bild an in der Wikipedia. Und ich kenne sie auch so. Okay. Ich habe vor allen Dingen auch in südlichen Ländern kennengelernt. Stimmt. Dann haben die immer schon auf der einen Seite so ein bisschen rosa an. Stimmt. Und das ist nochmal eine ganz dünne Haut, gell? Ja. Und die wird dann abgemacht durch, genau, und dann hast du sozusagen diese grüne, die grüne Steinfrucht da drin. Und nur die Frucht ist verzehrbar. Genau. Weil ich nämlich schon mal Leute gesehen habe, die das ganze Ding gegessen haben. Also auch mit diesen äußeren. Ja, ja. Okay. Ja, gibt es auch in allen möglichen Variationen. Gell? Meistens tut man die in Rösten, auch mit der Schale. Mhm. Also in Salz zum Beispiel. Ja, da kommt man gleich drauf. Mhm. Das ist nämlich die Variante. Okay. Das ist die gesalzene Variante. Geröstet und gesalzt. Ja, kennt man halt so ganz viel so aus der, also Pistazien wird auch mit viel gekocht, türkische Küche gerade viel. Ja. Gibt auch so Pistaziencremes sozusagen. Die man in der türkischen Küche findet. Ja, Mortadella kommt sie vor. Genau, Mortadella, stimmt. Also Mortadella ist eigentlich nur dann echt, wenn da Pistazien drin sind. Mhm. Aber es sind da wenige drin, weil sie so teuer sind. Mhm. Teuer sind im Vergleich zum Fleisch. Und was ist der größte Produzent von Pistazien, was glaubst du? Keine Ahnung. Ursprünglich aus Persien vielleicht. Mhm. Also, Persien in heißt heute? Iran. Genau, Iran. Mhm. Und dann USA und dann schon die Türkei. Mhm. Und dann Griechenland und dann Italien. Ja. Mhm. Stimmt, in Italien sind die auch sehr verbreitet. Ich mache auch nicht in der Ecke. Ja. Deutschland importierte 2013 knapp 32.000 Tonnen Pistazien. Mhm. Ja, und Pistazien-Eis ist ja auch typisch für italienisches Eis. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber in meiner Jugend, bin ich ja nur schon alt und tatterig, da gab es immer italienischen Dealer, gab es immer Schoko, Vanille, Pistazie. Ja, Schoko, Vanille, Nuss, Pistazie. Eis. Das genau, waren die typischen Eissorten. Mhm. Und dann gab es dann auch Fruchteis, was man aber nicht so wollte, weil das ist ja irgendwie das andere besser. Das waren immer diese Sorten. Und erst später, diese ganzen, heute gibt es ja so ganz viele Eissorten. Also irgendwann kam mal Stracciatella auf, aber da war ich schon aus der Eisphase raus. Okay. Ja, und dann gab es halt dieses Pistazien-Eis. Ja. Und deshalb in Italien sehr beliebt. Ja, es hat auch sehr fettig, gell? Ja. Genau. Ich weiß noch mal, ob es Pistazien nutzt man in der Gesundheit, also auch für Medizinprodukte, also für Cremes und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob es Pistazienöl hergestellt wird. Habe ich noch nicht gesehen. Muss aber geben. Ich glaube aber auch Pistazien. Ich gucke mal, muss man das Internet befragen. Ja. Im Übrigen, ne, der Pistazienbaum ist gefährdet. Ne? Near threatened. Also beinahe gefährdet. Wegen Überweidung und Fruchtnutzung. Also das ist ein Problem. Diese Pistazien ist ja gesund. Viele Vitamine. Boah, was ist eine Menge von Vitaminen dran. Das Internet lügt auch hier schon wieder. Pistazienöl, ein geschmacksintensives Nussöl. Ist falsch, Pistazien ist keine Nuss. Ja. Sieht man wieder, dass da wieder. Ja, eher eine Monde. Aber es gibt auch Pistazienöl, aber relativ Wenig. Also es ist nicht so wie Walnuss oder sonst irgendwas. Scheinbar wird die lieber so zu verwertet als Öl draus gemacht. Genau. Ja, interessant. Interessant, dass das wirklich aus so Mandel artig ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, für die, die es interessiert, Pistaco auf Esperanto fällt mir gerade so ein. Ja. Sehr schön. Interessant. Sehr, sehr schön. Ja, das ist übrigens ein ursprünglich persisches Wort. Mhm. Ja. Gut, jetzt haben wir die beiden Pistaziensorten, die Linienkerne. Mm. Du hast noch was die. Was hat er noch? Du hast noch dies da, genau. Genau, ja, was ist das? Ein Gemisch. Genau, das sogenannte, glaube ich, auch kennt jeder, Studentenfutter, oder? Studentenfutter, genau. Ja, nahrhaft. Ja. Und, hält viele Nüsse. Ja, genau. Da ist doch der Paranuss drin. Ah, siehst du mal. Ah, dann bin ich ja wieder zufriedengestellt. Warum Studentenfutter, warum Nüsse? Weil das Nüsse regen das Denken an, gell? Genau. Die Studenten waren früher arm. Genau. Heute wahrscheinlich auch noch. Also. Und Studentenfutter besteht für unsere Schweizer Zuhörer, tutti frutti, besteht aus einem Nussmix und typischerweise Rosinen. Ja, genau. Studentenfutter. Mhm. Heißt auf Englisch übrigens Trail Mix. Ah, okay, wusste ich auch nicht. Trail Mix, also wenn man sozusagen auf Wanderschaft ist, als Pionier, hat man das dabei. Ja, es hält sich lange, enthält alle möglichen Vitamine, ne? Ja. Zucker, kann man lange durchfuttern. Mhm. Ja. Ja, Pfaffenfutter auch genannt. Ja, man, die Studenten, da die auch gerne mal was trinken. Mhm. Mandel soll ja gut gegen Alkoholrausch, also für den Kater gut entgegenwirken. Auch wieder was gelernt. Mhm. Also allgemein die Kombination zwischen Nüssen und Früchten soll dann, wo wir die Studenten ziemlich gut wieder auf Spur gebracht haben, natürlich nach einer Durchzechten nach dem nächsten Tag natürlich weiterlernen zu können. Ja, aber es ist eben für arme Leute, wenn man lange damit aushält. Deshalb auch auf Französisch heißt Studentenfutter Quatre Mendiants, die vier Bettler. Mhm. Vier Bettler, weil wahrscheinlich vier Zutaten die Basis bilden. Können wir ja nochmal durchgehen. Was sind die Zutaten? Also Rosinen. Rosinen. Mandel. Mandel. Paranüsse. Paranüsse und Erdnüsse, oder? Nee, Walnüsse. Das Walnüsse. Ist aber hier, glaube ich, sogar eine Pekannuss. Okay. Ja, das muss es wohl sein. Haselnuss ist bei dir noch dabei, oder? Ja, hier sind sogar auf der Abbildung Cashewkerne und so. Bei mir sind, glaube ich, keine dabei. Nee, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Haselnüsse sind dabei, genau. Ja, Haselnüsse, genau. Mandeln sind auch dabei. Ja, Mandel ist sozusagen die edle Variante schon. Ja, ja, ja, ist vom KDW, von daher. Ist es dann. Ja. Genau. Genau. Ich weiß nicht, ob das immer genau die gleiche Mischung ist. Es gab noch verschiedene andere Mischungen, die ich nicht kannte. Mhm. Zum Beispiel gab es die sogenannte Lübecker Mischung. Aha. Müsste man mal nachschlagen. Ja. Habe ich da nicht mitgenommen. Also wie Studentenfutter, aber mit anderen, da waren getrocknete, wie heißen sie dann, Cranberries und sowas drin. Mhm. Also ein bisschen anders gemischt. Aber es waren eben durch diese rote Färbung, es war halt rot-weiß gemischt. Ja, klar, das ist die Hanse, das ist die Hanse-Farbe, deshalb Lübecker Mischung, weil das eine Hansestadt ist, die eben auch diese rot-weißen Farben trägt, die Farben der Hanse oder weiß-rot, wie ja eben auch die polnische Fahne. Mhm. Und deshalb wahrscheinlich Lübecker Mischung wegen der Farbe. Habe ich aber nicht mitgenommen, weil ich nie wusste, wie traditionell das ist, gerade mit den Cranberries. Aber ich, wenn ich an Lübecker Mischung denke, denke ich natürlich an Marzipan. Und Marzipan besteht ja aus Mandeln. Ja. Genau. Ja, da waren ja, das meiste waren ja Mandeln. Ah, okay, waren. Achso, verstehe. Also auch eher so die edlere Variante. Ich habe es nicht mitgebracht, weil ich dachte, wir machen eine Sendung über Nüsse und jetzt nicht so eine Sendung über Arten von Studentenfutter. Ja, ja. Also Studentenfutterart. Da gibt es also mehrere. Also wie gesagt, es gibt die Lübecker Mischung, habe ich gesehen. Dann die Quatre Mendiants, die tatsächlich aus anders gemischt sind, nämlich Mandeln, Haselnüssen, Rosinen, Feigen oder Datteln. getrocknet. Das ist ein einfaches Dessert, ein enger Verwandter des deutschen Studentenfutters. Mhm. Sagt die Wikipedia. Ah, die Quatre Mignon, also das Wort Quatre Mignon kannte ich schon. Aber jetzt weiß ich auch endlich dank der Wikipedia, warum sie vier Bettler heißen. Nicht einfach, weil es vier Bettler sind, sondern die stehen für die Ordenstracht der mittelalterlichen Bettelorden. Die Nüsse für die Augustiner, wegen der braunen Kutten. Ja. Rosinen, Dominikaner, die haben ja eigentlich weiß und schwarz, aber schwarz eben. Schwarz, schwarze Brüder. Feigen für die Franziskaner, ja, sind eigentlich auch schwarz gekleidet. Mandeln, weiß für die Karmeliten, ja. Und es gibt sogar ein Klavierwerk von Gioachino Rossini, das Le Quatre Mignon heißt und besteht aus den Sätzen Les Figues Sèches, die getrockneten Feigen, Les Amandes, die Mandeln, Les Raisins, die Rosinen und Les Noisettes, die Nüsse. Okay. Also, ja, toll. Hab wieder was gelernt. Ich hab mir anhört. Ich habe da ja so eine Flatrate, die ich selten nutze. Ja. Gleich werde ich dann hoffentlich, da findet man ja, das ist immer das Doofe und bei diesen Musikanbietern, dass man solche Sachen dann immer so schlecht findet. Schon so geärgert neulich wieder. Weil ich Sachen nicht gefunden habe, die man einfach haben muss. Und die ich nur auf Kassette habe. Okay. Jetzt muss ich irgendwann mal mit meinen Kassetten hantieren. Digitalisieren, denn ich komme sonst nicht an diese Musik ran, weil die Musikdiener sowas nicht haben. Dabei okay. Ist es eingängiges traditionelles Liedgut aus Norditalien oder der Südschweiz. Naja, gut, also ja, das Studentenfutter. Ja, mal. Damit haben wir uns hier durchgefressen. Ne? Ist ja. Fast alles weg, also Studentenfutter muss ich in etwas größerem Maße kaufen, damit da alles dabei ist. Und bei den Zimtmandeln habe ich dann extra zugeschlagen, sonst habe ich ja immer nur kleine Probierportionen mitgebracht. Das ist ja das Gute bei so einem Geschäft, wo man das machen kann. Ich meine, wenn du das online bestellst. War es immer das Problem, kannst du nur mindestens bei 100 Gramm bestellen. Naja, das ist natürlich. Und das ist dann. Jetzt sitzen wir auf dem ganzen Zeug demnächst. Ja. Naja, du wirst es wegbekommen. Ja, ist kein Problem. Ja, ich habe noch ein paar Sachen aus dem Einzelhandel mitgebracht, so als aus Not. Mhm. Also gerade so typische Geschichten. Willst du mal probieren? Ja. Wir schon gesagt haben, Nüsse mit verschiedenen Sachen. Das ist durch jetzt mit Wasabi. Mhm. Also auch etwas schärfer Variante. Die gehört auch, diese Nusssammlung ist so auch eine meiner Lieblingsnusssammlungen, wenn ich was Scharfes möchte. Auch in so einer Verpackung, die man hört ja schon sehr viel Krach. Ja, das ist, aber das Matzen auch heute wieder. Also ich hoffe, das ist ein guter Test, ich hoffe, dass das jetzt Auphonic rausbekommt, diese Störgeräusche. Und das ist das Schöne. Aber es geht halt nicht anders. Aber wir versprechen, dass wir demnächst wieder was genießen werden. Genau, was nicht so laut ist. Ui, das ist ja eine bunte Mischung. Mhm. Auf der Packung sah das gar nicht so spektakulär aus. Das ist total lecker. Erdnuss-Wasabi-Mix. Mhm. Aber hier drin, das sieht ja echt gut aus. Da sind auch wieder Wasabi-Erbsen drin, glaube ich. Das sind jetzt auch richtig grüne Erbsen. Da hatte ich ja erst, war ich erst der Meinung, weil die auch so groß waren bei meinen, dass das Kichererbsen sind, aber es sind doch auch grüne Erbsen. Sieht gut aus. Muss ich jetzt mal mich durch. Ist aus einem Discounter. Mhm. Und da sind drin, also ein Knusper Erdnussmix ist es, also diese Erdnüsse, die halt. Rein zwischen du erzählst. Diese Erdnüsse, die halt sozusagen im Teig drin sind. Und dementsprechend haben die halt die Erdnüsse in Wasabi und in einem so ein etwas schärferen Teig, so mit Paprika. Mhm. Und das andere hat Erbsen, wie gesagt, in Wasabi. Mhm. Und dementsprechend ist das alles sehr, ja, ist halt sehr scharf, würde ich sagen. Mhm. Kann man gut essen. Mhm. Also ist auch sowas, was so ein bisschen Hunger macht dann. Mhm. Definitiv. Und Durst. Ja, Durst. Ja, da haben wir ja Wasser. Zum Glück, ja. Ja, das sind so eine Variante, die esse ich sehr gerne. Wenn ich doch mal was snacken möchte, ist das so, was ich gerne bevorzuge. Ja, das ist sehr lecker. Mhm. Wirklich. Wenn es dann noch vom Discounter ist, umso besser. Obwohl dann wahrscheinlich es auch nicht fair gehandelt ist, aber das weiß ich bei meinen Sachen leider auch nicht. Ja, ob die Erdnüsse. Das ist immer die Frage, wo kommt das Zeug her? Also die Länder habe ich ja angegeben, aber das heißt natürlich nichts, ob das jetzt fair gehandelt ist oder nicht fair gehandelt ist. Bei den Preisen hat man ja immer den Eindruck, dass es fair gehandelt sein muss, aber ich glaube nicht. Das ist dann auch nochmal ein Problem. Ja, aber sehr lecker, dieser Mix. Was ist das? Diese Schrumpeligen? Erdnuss. Wie? Das erst nur, der hat nur Erdnuss und Erbsen. Ach, das sind Erdnüsse. Ah, ja, ja. Genau. Das Grüne sind sozusagen wirklich nur die Erbsen, der Rest sind die Erdnüsse in den verschiedenen Teig, genau. Ja, ja. Teigkombinationen drin. Und ja, halt so als zum Anfüllen. Aber die Erbsen passen gut dazu. Ja, schön. Wieder was gelernt. Ja, so habe ich noch ein paar andere Sachen noch. Also, guck mal, da eine ist noch gleich die Mandeln in Karamell. Klingt ja auch gut. Die sind. Ah, schon oft. Da habe ich schon genascht. Okay. Die sind auch von einem Discounter. Weil für meinen Bedarf sozusagen mag ich auch mal was, was man einfach schnell verfügbar hat. Und die gibt es in dem Discounter, wenn es mal die Woche gibt, mit amerikanischen Sachen. Und ich finde, das Schöne ist, im Gegensatz zu deinen karamellisierten Mandeln, sind die nicht so dick karamellisiert, sondern die haben sie nur leicht überzogen. Das heißt, man hat noch einen relativ schönen Mandelgeschmack und dann noch trotzdem die Süße zum Schluss ein bisschen. Die sind ja nicht geröstet. Genau, nicht geröstet. Sind nur karamellisiert. Und dementsprechend, ja, finde ich ja auch sehr gut. Schmecken sehr kuchenartig. Man hat irgendwie so einen Kuchengeschmack im Mund. Ja, weil ein Kuchen oft da Mandeln noch drin sind. Genau. Oder genau. Marzipan oder sowas. Ja. Und halt was Süßes, gell? Klar. Ja, dieser drin. Mandelkuchen eben auch aus Mandeln bestehen. Genau. Der Mandelkuchen besteht ja eigentlich fast nur aus Mandeln. Ne? Genau, also der Mallorquinische ist ja im Prinzip, wie ich vorhin beschrieben habe, Mandel und Ei. Das sind die Hauptzutaten. Ja, das erinnert daran. Deshalb habe ich jetzt diese Kuchenassistenz. Weil es an den Mallorquinischen Mandelkuchen erinnert. Genau. Sozusagen in purer Form. Ohne Ei. Ohne Ei, genau. Ja, sehr schön. Auch wieder was entdeckt. Das, was beim Discounter gibt. Ja. Ich sollte mehr beim Discounter einkaufen. Kann ich schon empfehlen. Ja. Aber wenn es das nicht immer gibt, dann müsste das sich zu Ja, das gibt es halt, aber das hält sich auch ziemlich lang natürlich, ne? Das, ne? Nüsse, wie die halt irgendwie sind. Die halten sich Ewigkeit, na gut, die jetzt vielleicht nicht, aber die halten sich echt lange und wenn du die halt kühl und trocken lagerst und da ist das alles gar kein Problem. Ja, sehr gut. Sehr gut, kann man essen. Ja. Ja, ich habe noch so ein paar Sachen in der Vorbereitung rausgeholt. So allgemein ein paar Themen wie Erzeugung, Verarbeitung, Einkauf und Kennzeichnung von Nüssen, Zubereitung und Lagerung, dann gesund essen und Verbraucherschutz. Da gibt es so einen Link, der heißt waswiressen.de, so als Überlebensmittel. Ich habe jetzt gar nicht auf das Impressum geguckt, wer da der Sponsor ist. Ja, muss man ehrlich gucken. Also im Gegensatz zu uns sind andere ja meistens gekauft. Gekauft, ja. Also hier steht herausgehört von AID Infodienst Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz e.V. aus Bonn. Wird auch gefördert durch den Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und die haben halt so eine Infoseite gemacht zu Nüssen. Ja, so allgemeine Sachen, gell? Welche Qualitäten kennzeichnen Nüsse und Schalenfrüchte? Wie lassen sich Nüsse und Co. am besten vermehren? Gell? Dann halt so Verarbeitung, einfach so ein paar Fragen halt, die Nuss fällt vom Stamm und dann, gell? Und was dann passiert damit? Wie entsteht Marzipan, Nougat oder Nusscremes? Dann halt Einkauf und Kennzeichnung, das fand ich ganz interessant. Wie zeichnet die was zeichnen einzelne Nussarten aus? Gell? Worauf müssen sie beim Einkauf achten? Also gerade so Thema, hat man vorhin schon gehabt, Schimmelbildung, wie sie aussehen müssen, wie sie riechen müssen. Gell? Und so verschiedene Themen. Gibt es sozusagen einen sogenannten Schütteltest. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn du die Nüsse kaufst. Nee. Wenn die Nüsse, wenn du die Verpackung nicht übersehen kannst, komplett, sollst du das schütteln. Und wenn es ordentlich raschelt, heißt das, die Nüsse sind alle trocken und fest. Dementsprechend kriegst du ein hohes Rascheln. Und wenn sie sozusagen viele dabei sind, die irgendwie schon, ja, keine Ahnung, befallen sind mit Schimmel oder sonst irgendwas, dann werden die natürlich etwas weicher und dann raschelt das nicht so stark. Ja. Also dementsprechend ist das so einfach eine Möglichkeit, die man halt auch mal testen kann. Ne? Ja. Ja, wusste ich nicht. Wieder ein praktischer Einkaufstipp. Genau. Das ist interessant. Ich sehe auch immer die Leute immer an der Melone so riechen. Mhm. Ich immer denke, was riechen die da? Klopfen muss man da. Klopfen, ja. Ah ja, stimmt, habe ich auch schon gesehen. Genau, und dann halt so ein bisschen. Kauf die Melone ja meistens beim Türken, da kann ich nicht klopfen und riechen, der bietet mir ohnehin immer die schönsten. Genau. Finde ich eine ganz gute Seite, habe ich gedacht, okay, die würde ich gerne ja, das ist, dazu das verlinken. Ja, das ist wirklich gut, kann man wirklich verlinken dazu. Dann bin ich auch in der Recherche auf eine Seite der, dem, ich glaube, es ist ein Frauenmagazin, Brigitte, ja, ne? Brigitte, ja. Gestoßen, da gibt es halt so eine Warenkunde, alles über Nüsse, die halt so ein bisschen, also auch finde ich sehr, sehr schön beschreibt, so eine Zusammenfassung über die verschiedenen Nussarten, die wir auch heute hier alle konsumiert haben. Ja. So ganz kurz zusammengefasst mit ein paar Bildern, wie viel ja, Fett sie haben, für was sie gut und für was schlecht ist, was für Vitamine und Inhaltsstoffe da drin sind. Das ist immer sehr, sehr, sehr gut. Das würde ich auch gerne mal verlinken. Ja. Dann hatten wir ja vorhin mal über Nussallergie gesprochen. Da gibt es ja, ich kopiere das mal hoch, das ist jetzt bei dir die Zeile 49. Ja, ist. Da gibt es eine Webseite, einen Verein, der sich genau über Nussallergie damit beschäftigt, nussallergie.org. Und da gibt es sozusagen eine ja, so Hinweise, wo halt Nüsse sozusagen in anderen Sachen einfach mit reingemischt sind. Ja, kann auf den Packen kann ja, steht immer drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten. Genau. Und die haben so einen Nussallergie-Einkaufsberater drin, wo du halt, ja. Ja, ist natürlich jetzt doof, weil die Nussallergiker unsere Sendung wahrscheinlich hören. Ja. Wegen des Themas. Aber trotzdem nützlich, genau. Genau, es kann ja sein, dass Leute plötzlich eine Nussallergie entwickeln, ja? Die ja, Plato das gewesen, geht ganz schnell, ja. Geht ganz schnell. Und da muss man echt drauf aufpassen, weil wenn man mal so eine Verpackung durchliest von diversen Sachen, also es muss jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Süßigkeiten sein, kann ja auch ganz normale, was weiß ich, Gerichte sein, ja, ja. Da kann immer Spuren von Nüssen enthalten. Genau. Und Nussallergie ist immer so heftig ja bei, teilweise bei Leuten auch, sozusagen, wenn nur eine Walnuss mal in dieser Verpackung vorbeigelaufen ist, ja. Kann ja Leute ja, ja. ja echt, da lebensgefährliche Situationen kommen. Ich glaube, Nussallergie ist, glaube ich, mit Haselnüssen, ne? Ja, genau. Und das ist, und die sind gerade die Nüsse, die überall drin sind. Genau. Ja, ist schon doof. Und das ist ja gerade der Punkt, dass sich ja sofort alles im Hals zuschwillt und man kriegt halt keine Luft und ja. Das wird halt relativ ganz, ganz schöne lebensbedrohliche ja. Situation. Ich muss das sagen, als Kind habe ich nicht so gern Nüsse gemocht, weil die halt bitter sind ja. Und auch immer, die hatten auch auf mich immer dieses, ja, so ein, wie so Säure irgendwie so. Also ich hat Nüsse dann unangenehm empfunden, obwohl mein Großvater immer Nüsse geknackt hat. Das war so seine Lieblingsbeschäftigung am Abend vorm Fernsehen. Da hat er immer Nüsse geknackt. Da hatte ich halt immer einen Haufen Nüsse da. Klar. Und eben auch Paranüsse und so. Sehr viel. Nun gut, hat mir nicht so geschadet, außer dass ich schon als Kind zu dick war. Also machen dick die Nüsse. Vorsicht, Vorsicht. Genau, viel Fett. Ja, auch teilweise haben die Leute ja Probleme, weil Nuss auch teilweise in Kosmetika und Duschgels und so weiter drauf genau. ist. Und genau. Das heißt, da muss man auch immer drauf achten, dass halt, was weiß ich, in irgendeinem Duschgel oder in einem Deo zum Beispiel auch teilweise dann Spuren von Nüssen drin sein können und das natürlich ja. dann auch so Probleme ist. Also auch in sind auch Nüsse drin in Dingen, wo man gar nicht denken würde, dass es halt irgendwie, dass da Nüsse drin sind. Ja, oder auch Kokosfett, was viel benutzt genau, wird. Genau, richtig. Ja, da weiß ich zwar nicht, wie das bei Kokosnüssen mit der Nussallergie ist, aber möglicherweise ist das auch vorhanden. Und gerade Kokosnuss wird auch oft aromatisiert. Es gibt ja da auch Kaffee mit Kokosnussgeschmack genau. und so. Und ja, also wie gesagt, Vorsicht. Ja, weiter Nüss-Mehrwert-Sachen sind auch so, gibt eine Website, die heißt All About Nuts. Mhm. Ja, habe ich mir schon angeguckt. .com, die fand ich allein schon von der Website total toll. Ist auch schön gemacht, weil sie einfach auch so Spielereien drauf haben. Also Flash wird es nicht sein, da hätte ich eine Warnung bekommen. Ja, da sieht man die Nüsse und dann drehen sich immer welche um, so ein bisschen genau. Wie so ein Memory-Spiel, da steht dann der Name. Das ist nett gemacht. Ja, auch so mit praktischen, mit Rezeptideen, ja, mit Nüssen, Eigenschaften von Nüssen, Herkunft und so weiter. Was liegt da eigentlich dahinter? Eigentlich bist du doch sofort, das Impressum da oben. Das genau, ist. Aber could not be found. Requested page, content, imprint, could not be found. Ja. Bei mir gesagt, could not be found. Aufgeklickt. Und es ist eine Firma aus Schwerte. Die Felix GmbH. Ach, die machen da auch so Felix, gibt es auch Nüsse. Ah, gibt es auch auf Dose. Deutsch, sehe ich gerade hier. Imprint. Ja, ich bin direkt auf die Deutsche. Aber bei mir ist die Englische aufgepoppt. Nö, ich habe zwar so Browser-Einstellung Englisch, ja. Aber ich habe auf deinen Link geklickt und kam sofort auf die deutsche Seite. Ich klicke jetzt auch die Deutsche an. Ich habe auf deinen Link geklickt. Echt? Also bei mir klicke ich auch auf jetzt oben rechts auf, kannst du die Sprache wählen? Ja. Und auf Deutsch. Also obwohl die Browser-Einstellung bei mir Englisch ist, habe ich auf deinen Link geklickt und kam auf die deutsche Seite. Ich kriege nur die Englische. Ich kann auf Deutsch oben rechts klicken und kriege trotzdem nur die englische Seite ausgeliefert. Sehr komisch. Das ist sehr interessant, ja. Was benutzt du für einen Browser? Opera. Ach so. Ja. Also ich habe ja die neueste Version von Firefox. Mhm, die macht's richtig. Früher habe ich ja sogar, ich bin ja immer gern Beta-Tester, weil ich immer finde, da hat man das Neueste vom Neuesten schon vorher. Genau. Und man kann auch helfen. Wenn irgendwas schief geht, kann man meckern und dann freuen sich die Leute. Das ist immer schön, wenn sich die Leute freuen, wenn man meckert. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so gefasst bin im Internet. Die Leute immer sagen, ich würde mich ja so wenig empören und so. Ja, das liegt darin, dass ich eben Beta-Tester bin. Ich kann da immer alle meine schlechte Laune ablassen bei Leuten, die sich noch darüber freuen. Ja. Das ist nämlich wirklich so, also dass sich Leute immer freuen über Fehlermeldungen von Beta-Testern. Definitiv, weil das ganz wichtig ist. Das hilft denen unheimlich. Also das Schreiben, leider hat mir mal einer erzählt, dem ich auch geholfen habe, ja auch in verschiedenen Fußnoten erwähnt. Und da fragt man immer, was hat denn dieser Noob da alles gelastet? Ja. Aber das sind dann immer meine hartnäckigen Berichte, dass das nicht funktioniert. Und ja, und dann hat man eben als Beta-Tester genug Möglichkeiten, sich abzureagieren und auch noch positiv dabei zu wirken. Naja, und deshalb habe ich halt immer was Beta, oder Public Beta zumindest. Auch bei meinem Betriebssystem habe ich das Public Beta, obwohl da immer die Warnung seit Jahrzehnten kommt, dass man das nur auf nicht produktiven Systemen fahren soll. Und ich denke immer, ach, die Welt ist doch so langweilig. Ich habe das immer auf produktiven Systemen. Ich muss sagen, also ich meine, es gab schon mal Dinge, die ich dann auch gemeldet habe. Aber es war nie so, dass jetzt ich irgendwie alle meine Infos verloren habe. Das liegt dann auch daran, dass ich auch Backups fahre wie verrückt und so. Klar, muss man natürlich auch machen. Das sollte man auch tun, wenn man so Beta-Software einsetzt. Ja. Ja, das erinnert mich, die Nutzung von Beta-Software ist halt auch eine Aufforderung, eben sich anständig um Backups und so zu kümmern. Genau. Naja, und jetzt habe ich gerade mal den neuesten Firefox und nicht mehr die Beta-Version von Firefox, weil bei Firefox wird es dann doch ein bisschen nervig. Okay. Während bei Safari zum Beispiel habe ich lange WebKit, also Nightly Builds immer benutzt. Das war aber dann auch immer viel abzudaten. Fand ich auch immer gut. Also konnte man sehen, was alles noch so kommt. Und es war eigentlich immer besser als die Alphas. Ich musste jetzt eigentlich bei Firefox mal wieder machen. Ich glaube, es hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Es gab so eine Phase, wo da irgendwie auch ständig, wo ich dann genervt war. Ja, warum habe ich das Ganze erzählt? Habe ich vergessen. Weil die Webseite bei mir. Die Webseite kam bei mir total. Mir halt falsch, genau, sozusagen. Aber was heißt total gut? Ich habe Englisch eingestellt. Also, das wundert mich jetzt. Da muss ich gleich nochmal gucken, was ich da genau eingestellt habe. Vielleicht, weil ich auch Deutschland eingestellt. Ich habe zwar Englisch als Sprache, aber ich habe Deutschland als Land eingestellt. Achso, ich habe mein ganzes System auf Englisch sozusagen. Ich auch. Okay. Aber ich versuche dann immer als Land Deutschland einzustellen. damit ich nicht so komische, weißt du, wenn du nicht als Land Deutschland eingestellt hast, dann kommen die Leute dir immer mit diesen imperialen Maßen. Okay, ja, klar. Nicht eine Unart. Also das ist doch, ich meine, auch wissenschaftlich rationale Menschen, es gibt doch auch Englischsprecher, die wissenschaftlich rational denken und vernünftige metrische Systeme haben. Ja. Und am schlimmsten bei der Deutschen Bahn, ich könnte sie irgendwann erschlagen, ne, auf meinem mobilen Gerät. Mhm. Also die Deutsche Bahn hat dann natürlich alles in Englisch und in Englisch wird zwar die Uhrzeit deutsch angezeigt, zwar so richtig deutsch mit Punkt, ja. Aber wenn ich sie einstellen will, muss ich immer AM und PM machen. Oh, das ist so nervig, gerade bei den Einstellungen. Und es geht nicht anders. Das ist halt das Problem. Ne, englische Sprache, aber Deutschland, eigentlich dürfte das nicht so sein. Und wie gesagt, ich habe halt hier überall Deutschland eingestellt und dann eben aber Englisch als Sprache. Und wahrscheinlich sind sie hier nach dem Land gegangen. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Das wäre möglich, ja. Ja. Ja, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, dass auch Nüsse auch sehr gesund sind. Gell? Man sagt ja auch, das sind sehr, sehr viele positive Effekte. Und ich habe einen schönen Artikel in der Tagesspiegel gefunden, der heißt "Iss Nüsse, lebe länger". Und das ist ein schöner Artikel, also einer von vielen jetzt irgendwie, der halt sich über Entschuldigung, ich habe jetzt gerade, ich will dich nicht wieder vom Thema ablenken. Es gibt ja bei Firefox, das weiß ich wieder, zu selten in die Preference geschaut. Du kannst dann noch Sprachpräferenzen angeben. Okay. Auch wenn dein Browser Englisch ist, kannst du noch sagen, in welche Sprache die Website kommen soll. Und da ist irgendwann mal Deutsch nach oben gerutscht. Okay. Okay, wieder zurück. Genau, und da gibt es halt einen schönen Artikel von dem Herrn Hartmut Wiewetza, und der hat halt einen schönen Artikel geschrieben, halt so, was für Nüsse für positive Nebeneffekte haben können. Mhm. Ich hatte ja vorhin schon mal gesprochen, dort so Thema Blutdruck senkend, dann sozusagen die Statistik an einem Herzinfarkt irgendwie zu erleiden, wird irgendwie um die Hälfte reduziert, und er hat immer so einen ganz schönen Artikel dazu geschrieben. Ja, das ist schön. Den ich auch sehr lesenswert finde. Mir noch an. Und darum dachte ich, verlinke ich den natürlich gerne mal. Ja. Ja. Wo man natürlich bei diesen Kolumnen immer sehen muss, ob das alles so. Ja, gut. Aber ich lese mir durch. Nicht vorverurteilen, sondern lesen. Genau. Ich habe da noch ein paar, weil ich ja auf der Suche dann war nach anderen alternativen Nusshändlern, die auch hier vor Ort sind, habe ich dann noch ein paar Links reingemacht, aber die mache ich raus. Finde ich nicht so gut. Was war das hier nochmal? Genau, da war meine Frage, hatte ich auch heute Mittag in Twitter gestellt. Woher sehe ich denn, was denn aktuell die Nusspreise sind für verschiedene Nüsse? Ich wollte mal wissen, was so die Großmarktpreise sind. Und hatte dann leider nur eine, hatte zwar da von dem Herrn, wie hieß er denn, der mich angetwittert hatte, von Krix, also geschrieben, der DB-Runner sozusagen. Persönlich. Genau. Der hat da geschrieben, es gibt da zum Beispiel auf der Webseite vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen gibt es sozusagen so ein Preisbarometer für verschiedene Roherzeugnisse, wie zum Beispiel Raps und Soja, Mais und Rohöl. Aber auch, wie gesagt, für Nüsse. Aber die sprechen dann immer ganz allgemein für Nüsse und nicht über verschiedene Nussarten. Und dementsprechend sieht man halt nicht, ob die jetzt über Erdnüsse, Walnüsse oder wie auch immer sprechen. Aber mich würde einfach mal interessieren, was so die Großhandelspreise für Nüsse sind und wie hoch die Gewinnsparten sozusagen sind und wie die Preise sozusagen, wie die sich so gestalten. Das war einfach mal so die Frage, weil ich ja diesen Artikel gelesen habe, wo letztes Jahr im Dezember drohten, die Haselnusspreise zu explodieren. Und da hätte ich jetzt mir einfach mal, hätte ich mal gerne gewusst, was das denn was der normale Preis wäre und was bei denen eine Preisexplosion heißt. Ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10% mehr ist, die Hälfte, ein Drittel oder 200%, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Hab aber leider jetzt, jetzt keine Webseite gefunden, wo ich sagen kann, pass auf, aktuell auf dem Weltmarkt oder in Deutschland Importpreise für Cashewnüsse oder für Walnüsse sind gerade pro Tonne so und so viel Euro. Vielleicht, wenn jemand von unseren Zuhörern da nochmal eine Idee oder einen Link hat, würden wir uns da gerne über Feedback natürlich freuen. Ja, ich lese gerade, ich habe es auch mal gesucht. Mhm. Und ach, ein schöner Artikel wieder. Stefan Niggemeier, der früher ja das Bildblog gemacht hat. Genau. Dadurch ist er ja bekannt geworden. Mhm. Ja, ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht Unrecht. Kann auch aus anderen Gründen bekannt geworden sein. Also ich habe ihn darüber zum ersten Mal wahrgenommen. Und der schreibt ja immer eben Journalismuskritik und zwar immer sehr unterhaltsam. Mhm. Es gibt einen unterhaltsamen Artikel, müssen wir verlinken, mit der Überschrift Dumme Nüsse. Mhm. Ja, Stefan Niggemeier ist eben auch jemand, der so ein bisschen auf Sprache achtet. Mhm. Es sind wenige Journalisten, die das wirklich immer tun. Und ja, also der Artikel Dumme Nüsse, da geht es halt um die Nutella-Krise. Genau, das war die letztes Jahr im Dezember. Ja. Dieser Artikel, wo die Redaktion gedacht hat, wo sind überall Nüsse drin und jetzt schreiben wir mal die Nutella-Krise. Ja. Und das ist dann überall übernommen worden und war natürlich dann in der Boulevardpresse und so. Dabei gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte für eine Nutella-Krise. Und auch also wenn man das liest, merkt man immer mehr, es ist alles konstruiert. Es ist also wirklich, also es gibt einen echten Einblick in den Qualitätsjournalismus. Na? Und ja, also schlimm. Also, ich finde auch schon total geil. Wird der Aufstrich zum Luxusgut? Es droht die, ja, die Überschriften. Not. Super, oder? diese Überschriften sind alle schon wieder wirklich gut. Müssen wir verlinken. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Ah, sehr gut. Ich finde es ja total klasse, weil Nutella ist ja für uns, das ist auch ein Stück Deutschland, oder? Nutella. Ja, ich glaube schon. Ich esse das zwar nicht. Also ich esse das ab und zu ganz gerne. Nie gemacht. Ich muss echt sagen, ich habe es nie gemacht. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht, weil ich als Kind eben auch so ein bisschen Probleme mit Nüssen hatte. Und also ich finde alle, die auch diese Ersatz-Nutellas, furchtbar. Ich weiß nicht, wie man sowas essen kann. Also dann schon lieber Erdnussbutter. Okay. Aber es stimmt, also Nutella ist wirklich, also auch in Deutschland, in Hotels, überall hast du da, also auch die großen Kinder scheinen da total drauf abzufahren. Ja, und deshalb, also diese Meldung, die ist natürlich was für die Boulevardpresse. Definitiv. Die Nutella-Not, die Nutella-Krise. Wird jetzt unser Nutella knapp unser. Unser Teller, ja. Also das ist so bildzeitungsmäßig, also wie es schlimmer nicht sein könnte. Nach schlechter Haselnussernte in der Türkei wird jetzt unser Nutella knapp. Nein, nein, nein. Furchtbar. Ja, da ist wieder spitzenmäßig. Ach hier, dann sieht man doch schon an der Überschrift, dass es so nicht geht. Also, die Franzosen etwas zurückhaltender schreiben Pénurie de Noisette, also Enge bei der Haselnuss. Le prix du Nutella pourrait augmenter, könnte steigen. Aber das ist doch keine Meldung, wenn ich sage, könnte steigen. Auch die Amis wieder hier. Love Nutella and Ferrero Rocher, stock up, as they might cost a bomb soon. Also so richtig so, geh hamstern. Selbst die Hindustan Times schreibt, Love Nutella and Ferrero Rocher, stock up, as they might cost a bomb soon. Also das ist schon klasse. Es ist ja auch so, dass Nutella ja in den USA ja unheimlich jetzt eingeschlagen ist. Ich kann mich erinnern, es gab die... Ja, das ist über die deutschen Hotels gekommen. Genau. Ganz sicher. Also ich kann mich erinnern, als ich noch... Die haben das mitgenommen, wollten das dann auch. Ja, und ich dachte mir auch, dass es sowas da nicht Vergleichbares gab. Ja, die hatten ihre Erdnussbutter. Ja, und die haben auch Milky Way gehabt, so flüssig. Mhm. Ich kann mich erinnern, so als ich noch beim Amerikaner gearbeitet habe, als meine amerikanischen Kollegen gekommen sind, die haben das geliebt und die haben echt... Ja. Kofferweise das mitgenommen. Mhm. Und ich dachte mir, wie kann die Firma nur so blöd sein und das Zeug dorthin nicht verkaufen? Das ist süß, das mögen die Amis, das ist ein Aufstrich, das werden die denen aus den Händen reißen. Und siehe da, jetzt wird es in den USA verkauft und es ist auch ein Edelprodukt. Also du kannst die amerikanischen Schokoladenaufstriche sind relativ günstig und Nutella ist da so eine Art eine Premium-Marke. Also das ist wirklich da schon ein Produkt, was man sich schon gönnt, sag ich mal so. Mhm. Und ist brutal eingeschlagen. Also so gefühlt jetzt so seit 4-5 Jahren ist das da reißender Absatz. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Also, ich sehe gerade den englischsprachigen Wikipedia-Artikel, also über Nutella, ziemlich lang. Ah ja. Soll angeblich von Pasta Gianduja kommen, also Nusscreme, mhm, aus Italien. Aha, aha, interessant. Wieder was gelernt. Ja. Ja, also ist. Mhm. Die Amis, wie gesagt, total. Und auch dieses Image mit dieser Milch und so, das ist echt gesund gemacht und Sportler. Oh, dabei ist es nun wirklich nicht gesund, sich da den Zucker so reinzuschaufeln. Ja, ja. Also ich bin wieder ganz baff. Ja, klar, die italienische Wikipedia hat es auch und verweist auch auf die Creme aus Norditalien. Tja, interessant. Wieder was gelernt. Also kommt dann doch irgendwie von der Art aus Norditalien. Über Ferrero. Ja, und der Ferrero-Gründerinhaber ist jetzt gerade erst gestorben. Kürzlich habe ich gerade eine Meldung gesehen, ja. Mhm. Ja, ist. Ja. Ja, dann geht es natürlich auch weiter, wenn wir gerade bei Nüsse und Qualität sind. Nutella ist da vielleicht eher am unteren Ende. Aber es gibt auch sozusagen, hast du den Link auf der Zeile 54 gesehen? Der Zeile 54, ich muss jetzt erstmal wieder ins Pad zurück. Kannst du mich das Pad erstmal wieder finden? Da ist es. Und da wir ja hier vorbereitet sind, ja, gibt es auch sozusagen auf den Spuren der Supernuss. Und da gibt es in Piemont einen, wie wird er ausgesprochen? José Noé mit dem Apostroph. Ich sehe zwar jetzt hier den Artikel, aber. Guck mal oben die Headline. Noé. Noé, ja, ist ja ein französischer Name. Noah heißt das eigentlich. Verbreitet auch bei den Hugenotten. Deshalb gibt es auch als deutschen Namen Noé. Und José. Eigentlich französisch, José, aber gut, José, kein typisch italienischer Name. Und auf jeden Fall ist er halt gerade dabei, die Gourmet-Nuss sozusagen zu pushen. Das heißt, da kommen halt nur die besten Nüsse, werden da ausgewählt und probiert also sozusagen eine ultimative Nuss sozusagen zu machen. Mhm. Weil er halt sieht so ein bisschen zwischen auch edlen Weinen, ne, und anderen edlen Speisen, warum soll es auch dann keine edlen Schalenfrüchte geben, gell? Also kann man halt gut machen, ne? Wir haben ja schon ein bisschen die Geschmacksunterschiede hier gesehen. Genau. Und der gibt es halt einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, der halt ein bisschen beschreibt, wie der sozusagen hier jetzt probiert, also eine sehr, sehr hochqualitative Nuss halt zu liefern. Mhm. Als Anhaltspunkt sagt er, von 10 Kilo Rohware sind nur 3 für seine Ansprüche gut genug. Natürlich auch über eine Verknappung. Und ja, klar, das ist natürlich ein richtiges Geschäftsprinzip. Klar, natürlich. Und sucht er halt irgendwie dann die besten Nüsse raus und probiert halt damit jetzt da. Ja. Sozusagen auf diesem Nussmarkt da sich zu platzieren. Mhm. Ja. Also Nuss allgemein sind ja keine günstige Ware, also jetzt im Vergleich zum Mais zum Beispiel, was ja massenhaft angebaut wird und quasi nichts kostet, oder Reis, ist Nuss natürlich dann schon eine ganz andere Preisstufe. Und gerade die Nüssen, die wir jetzt alle probiert haben, waren jetzt alles keine preiswerten Nüsse. Nee, das waren keine preiswerten Nüsse, das ist richtig. Und daher denke ich, aber dass. Insgesamt war es dann doch günstig. Mhm. Also im Vergleich zu unserem Käse. Ja, klar, natürlich, ja. Mhm. Genau. Dann habe ich auch mich gefragt, welche Nüsse ist denn eigentlich am gesundesten? Also, wenn. Da habe ich einen. Ja, ich weiß, ob der Artikel wirklich gut ist. Aber wirklich eine schön aufgearbeitete Seite gefunden zum Thema. Von NTV gibt es irgendwie so Frage- und Antwortgeschichten. Und das ist immer so, ich glaube, eine Zuschauerfrage oder eine Leserfrage und dann wird die so beantwortet. Und da stehen auch so ein paar Aspekte drin. Ich wusste auch gar nicht, dass man zum Beispiel Kindern unter 4 Jahren keine Nüsse geben soll. Da siehst du eben, warum ich da als Kind die Abneigung hatte. Okay. Ja. Und das hatte mich so ein bisschen gewundert, weil das hatte ich in keinem anderen Artikel gesehen. Und da dachte ich mir, okay, das lohnt sich dann wieder aus allen Artikeln, die ich da irgendwie gefunden habe, das vielleicht ein bisschen zu kombinieren. Und kann man sich so ein bisschen seine eigene Wahrheit rausbauen. Ah, weil sie verschlucken. Ich dachte, ja, klar, natürlich verschlucken, ja. Ja, ja, klar. Hm. Genau. Und es ist, Kinder mögen ja auch viel Süßes. Schimmelpilze, auch das ist ein Problem. Viel Süßes, was sagst du? Ich hab dich unterbrochen. Da sind die ja eher zu haben. Und Gratnüsse sind ja teilweise etwas herber. Mhm. Unter der Umständen mögen es dann die Kinder nicht, gell? Ja. Ja. Dann hatte ich auch mal, weil wir vorhin über Öle gesprochen haben, gibt es im Ökotest, gab es einen Artikel über Nüsse und Ölsaaten und den habe ich auch mal verlinkt, den ich auch sehr interessant fand. Die gehen so ein bisschen über die, ja, über das Ernährungsprinzip auf, dann über die ganzen Schimmelpunkte, ja, welche Nüsse wie gesund sind, wie die, das Öl daraus ist, in welcher Qualität und so weiter. Das sind 6 Seiten. Fand ich sehr gut. Und dann sieht man auch, dass auch mit den Ölen und die teilweise dann in Kosmetika drin sind, dass es dann teilweise echt Probleme damit gibt. Und fand ich einen sehr lesenswerten Artikel. Und dementsprechend habe ich ihn einfach auch mit aufgenommen. Ja, schön. Da hat man dann noch ein bisschen Hintergrundinfo. Genau. Und braucht man ja auch. Also das ist doch ein sehr interessantes Thema. Mhm. Weil du das gerade mit den Ölen sagst, es wäre ein guter Genusscast über Öle. Ja. Das auch heute gemerkt beim Nusskauf, denn unweit ist halt die Öl, sind halt die Ölregale. Ich bin daran vorbeigegangen. Da fiel mir eben auch ein, Mensch, sollte ich jetzt noch Nussöl mitnehmen? Da habe ich gedacht, nee, das ist zu viel. Aber es gibt ja eben auch so eine Fülle von Ölen. Mhm. Ich bin ja auch ein großer Fan von Kernöl, Pistazien, Sonnenblumenkerne eben. Oder Kürbiskerne. Mhm. Also Kürbiskerne sind jetzt ja das berühmte Kernöl. Ja, das steirische. Wird ja auch sehr, sehr lecker. Und ich früher auch immer was zu Hause, dann wird es aber doch alt. Mhm. Dann wollte ich es wegtun und dann hat sogar noch ein Nerd darum gebeten, ob er das haben kann. Mhm. Dann habe ich das abgelaufene Öl verschenkt, weil er das unbedingt haben wollte. Also ich mag das ja wirklich, wirklich auch gerne, aber es passt halt nicht zu jeder Gelegenheit und vor allen Dingen kann man damit nicht kochen. Genau. Das ist halt der Punkt. Man kann damit nur Salate anmachen. Ja. Und wenn ich zu Hause bin, wann mache ich da schon mal Salat? Ja. Ich bin einfach da nicht Vegetarier genug, wahrscheinlich. Ja. Und Salat zu machen ist auch so schwierig. Du musst den Salat einholen, dann musst du ihn waschen, vorbereiten, schneiden und so. In der Zwischenzeit, naja, lassen wir das. Ist der Hunger weg. Genau. Da wird man schlank. Ja. Dann hatte ich überlegt, na klar, wenn man natürlich die rohen Nüsse kauft, kann man die natürlich auch selbst rösten. Mhm. Und dann hatte ich in der Bunte eine schöne Anleitung gefunden, wie man am besten geröstete Nüsse machen kann. Heißluft. Genau, Heißluft. Oder, was sie auch sagen, es gibt auch irgendwo ein Mikrowellenrezept dazu. Mhm. Oder halt natürlich im Backofen. Ja, ich meinte ja bei Heißluft, Backofen, wo hast du sonst Heißluft? Wenn du nicht Nussröster bist, im Backofen, das genau. Nehme ich mir vor. Ich habe auch natürlich so einen Umluftofen. Ja. Und dann tut man das da rein. Genau, ja, kannst du selbst flavern sozusagen. Ja. Ne? Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die wir noch gar nicht alle ausgetestet haben. Und ich hatte ja mal vorhin über diesen Rascheltest ja mal erzählt, wie man halt die Frische von Nüssen feststellt. Und ich habe einen ganz kleinen Artikel halt gefunden, gerade zum Thema Walnüssen, in der Westfälischen Nachrichten, die beschreiben halt, dass halt ja, frische Walnüsse sozusagen innen weiß sind. Mhm. Das natürlich dann eine Farbqualität ist und fand ich auch ein ganz kurzer Artikel, fand ich aber. Wenn sie verwildern, sind sie außen schwarz, um das nochmal zu sagen. Mhm. Das war natürlich die Farbe der Schale gemacht. Genau, ja, genau, richtig. Ja. Jetzt fällt es mir gerade ein, ja. Und dann hatte ich einen Artikel gesehen, der war sehr interessant. Der heißt nämlich, der Aufwand lohnt sich, schwarze Nüsse selber machen. Oh, wieder bei den schwarzen Nüssen. Genau. Und erzähl. Ich habe ihn mir nicht durchgelesen. Ach so. Aber schwarze Nüsse sind was Besonderes. Mhm. Also es sind genau, eigentlich sind es halt so sogenannte grüne unreife Walnüsse, gell? Und die muss man dann irgendwie durchstechen und dann irgendwas machen und dadurch werden die total toll. Mhm. Genau. Sollte man auf jeden Fall mal irgendwie mal ausprobieren. Und ich dachte einfach, damit ich es nicht vergesse. Und ich finde ja mittlerweile auch ganz toll. Wir machen diese Podcasts ja auch für uns. Genau. Das ist dann auch für uns eine gute Erinnerung, was man noch so machen könnte. Na, und dann machen wir halt demnächst mal schwarze Nüsse. Ja, ich habe ja, nutze ja auch meine Podcasts mittlerweile um, selbst als Bookmark sozusagen. Ich habe letztens genau irgendwas gesucht. Genau. Bin auf meinen eigenen Podcast gestoßen mit dem Link. Fand ich total super. Mhm. Ja, das finde ich ja auch so klasse, dass man dann einfach auch, man sucht bei Google und findet seinen eigenen Content. Ja. Das finde ich schon gut. Ja. Aber das sieht doch, da sieht man doch, dass Podcasten nützt. Definitiv. Ja. Gutes Schlusswort. Finde ich auch. Wir sind eigentlich durch, oder? Satt. Wir sind durch. Und auch satt. Ja. Müssen. Ja. Ja, dann bedanken wir uns natürlich bei den Live-Zuhörern. Ja. Wenn wir welche hatten. Ich habe jetzt gleich geguckt. Der Chat war... Distemper, aber sonst war es ruhig. Einer hat wohl zwischendurch mal reingehört. Nämlich jetzt Samstag, um es nochmal zu sagen. Podcaste ab 20.30 Uhr oder ein bisschen später, 20.42 Uhr. 20.42 Uhr wird dann gepodcastet über Reisen. Mhm. Das wird auch sehr spannend. Wir haben einiges vorbereitet. Sehr schön. Ja, und wir podcasten dann auch in Bälde. Genau. Wieder über was? Windows? Ich weiß es nicht. Ah, du weißt es noch nicht? Ich weiß, eigentlich bist du jetzt dran. Ja, klar. Weil ich jetzt eingesprungen bin. Richtig, ja. Dann muss ich sagen, wärst du jetzt doch mal irgendwann dran. Ja, ich werde mir was überlegen, was wir denn diesmal dann genießen können. Ich finde momentan die Abwechslung sehr gut. Ja. Ich hoffe, auch unseren Hörern gefällt es auch. Mir warten noch ein bisschen mehr auf Kommentare und Meinungen. Und auch auf mehr Hörer. Genau. Also könnten noch ein paar mehr kommen. Und wir reagieren darauf Kritik. Also zum Beispiel wurde kritisiert, dass wir bei unseren ersten Podcasts nicht genug Informationen hatten und sich das anhört, als würden wir nur mal aus der Wikipedia vorlesen. Deshalb haben wir uns jetzt auch nochmal richtig schlau gemacht. Genau, besser vorbereitet. Wie ihr gemerkt habt. Ja. Damit hier auch so ein sinnlicher Nährwert kommt, nämlich dass wir eben auch unserem Bildungsauftrag gerecht werden. Richtig. Ich mache das ja mit der Bildung beruflich. Ich bin also auch dazu verpflichtet. Und natürlich gehört das auch dazu, denn ich bin ja jetzt Kulturwissenschaftler, wie ich schon erklärt habe. Dann wurde kritisiert, dass wir Sachen wiederholen würden. Wir hätten zweimal über Schorle gesprochen. Naja, gut, aber es hat sich Riesling und bei der Limonade. Mhm. Nun ist es ja so, dass vielleicht nicht alle Leute alle Podcasts hören. Genau. Also zum Beispiel unsere Straight Edge-Hörer werden vielleicht nicht unbedingt einen Riesling-Podcast gehört haben, aber vielleicht den über Limonade. Genau. Deshalb muss man das dann schon auch nochmal differenzieren, ja. Erklären. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass man viel erklären sollte. Vielleicht kann man das noch, damit Leute dann Sachen auch überspringen können, nochmal mit den Kapitelmarken ernst nehmen. Obwohl, wenn wir immer so viel Sachen testen, müsste man ja viele Kapitelmarken haben. Ja. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und dann müssten wir die Zeit nehmen und so. Also mit den Kapitelmarken, da denken wir nochmal drüber nach, glaube ich. Aber wir denken noch. Ja, und ich denke, gut ist, dass wir auch mittlerweile viele Links haben, also viel zum Nachlesen, weil ich denke, nichts ist selbstverständlich über die wir sprechen. Manche Zuhörer, vielleicht wird es langweilen, dass wir hier zum siebten Mal vielleicht Schorle verlinkt haben, aber ich glaube, für andere ist es dann auch ein Mehrwert. Ja, also wie gesagt, Kritik, das merkt ihr, nehmen wir auf und freuen uns natürlich drüber. Also wir machen das wegen des Feedbacks natürlich auch. Und nur so können wir besser werden. Das ist wie bei den Beta-Testern. Also deshalb bitte, bitte, bitte Feedback geben. Zweifelsfall uns einfach auch weiterempfehlen. Ja, das sowieso. Wir brauchen noch mehr Hörer. Ja, definitiv. Flattern kann man auch. Genau, fürs Phonodrom, dass wir uns hier mit der Nüsse kaufen können. Genau, na, das haben wir jetzt alles selbst finanziert. Also das mit den Nüssen war jetzt nicht so aufwendig. Ja. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Podcast-Hörer, die jetzt nicht live dabei waren. Ja. Und wir kommen dann mit dem nächsten Thema wieder um die Ecke und denken wieder in 14 Tagen, dass wir da wieder on air sind. Rechtzeitig an. Genau. Ja. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank. Danke. Auch von mir. Auch an Hackfeed. Danke, Maha. Und bis demnächst. Bis bald. Tschüss.